Ja, 5-4. Ja. Krass, ey, das klappt ja. Da sind wir also wieder jetzt mal. Ach, wir heißen übrigens Talicious und Stream Description ist das Augen sieht mit. Bam. Ja, ja, also das jetzt auch noch, also das ist zu viel, das könnt ihr von mir nicht verlangen. Das zumal ich hier ja sowieso noch einen angeknabberten Döner vor mir liegen hab. Oh, hast du das wieder gut, ey, ich will auch. Oder ist da, oh, ja. da sind gerade ganz viele Menschen. Blutige Nase. Wo ist eine blutige Nase? Irgendeiner von den deutschen Spielern hat eine blutige Nase. Ich kenne mich natürlich so genau aus, dass ich nicht weiß, wer es ist. Der René macht sogar das passende Soundbett. Ja, richtig, genau. Wollen wir uns eigentlich vorstellen, der jetzt schon springt? Das Lustige ist, ich habe gerade gemerkt, dass ich Nasenbluten habe. Entschuldigung. Jetzt mal ernst. Also, das ist eine gute Idee. Also, hier ist auf jeden Fall erstmal der Elo-Zwerg. Wen habe ich da noch? Elo-Zwerg. Servus. Das ist wieder mal klar, dass wieder einer dazwischen reden muss. Wer auch immer das, das könnt ihr euch dann selber schon wieder vorstellen. Aber der sagt das dann selber, wer er ist. Ja, dann macht der dann. Aber erstmal die anderen. Wir haben hier noch den, ach, mach du das. Ich stelle mich einfach mal selber vor. Ich bin der Anbau 3D. Sie kennt mich vielleicht aus Podcasts wie der Spieleabend. Und ich gebe dir so schnell. Ja, Spotto, du solltest auch mal was sagen. Ich bin immer gerne Letzter. Naja, ich heiße Spotto und ja, hallo. Du hattest bloß noch Döner im Mund. Also ich heiße nicht so, aber ich nenne mich so. ja. Vor allem hat der Dönermann nicht am Schaf gespart. Also wenn ich Schluckauf bekomme, dann wisst ihr, wer schuld ist. Dann musst du Milch dazu trinken. Jo. Sowas habe ich nicht. Aber Bier hilft auch. Ja, oder so. Dann haben wir noch den Menschen hier, von dem ich denke, dass es sein echter Name ist, der hier in Skype steht und ich weiß nicht, ob er mit dem genannt werden will. Wen meinst du? Der jetzt? Aber auch gerade nicht antwortet. Meinst du mich? Ja, genau dich. Ja, richtig, dich. Ja, ich bin der Elektrobier oder der Martin. Oder so? Ja, Martin genau. Also. Und ich bin aber gerade... Niemand weiß, was sein echter Name ist. Genau, in Wirklichkeit ist er nämlich ganz anders. Ja, nee, das ist einfach Elektrobier. Das ist aber ein doofer Name. Ich wollte sagen. Ja, meine Eltern waren echt gemein, das ist ekelhaft. Wie ist dein Name? Ganz anders, ja. Wäre echt geil, wenn ich anders mit Nachnamen heißen würde, ich würde mein Kind Ganz nennen. Ja, es gibt ja auch einen Menschen, ich weiß auch nicht, ob ihr ihn kennt, der heißt Thomas anders. Nee, ja. Was macht denn der? Weiß ich auch nicht. So, und der hier mit rumhustend und mit Drogen vollgestopft moderiert, das bin ich bin der René. Und werde euch in der ersten Halbzeit so oft wie möglich zuhusten und so wenig wie möglich beglücken. Und das, was wir hier jetzt wieder mal machen, ist Fußball gucken nebenher und gucken, wie Deutschland eventuell mal zweistellig gewinnt, mal wieder. Gegen, mal wieder Zeit. Gegen Kasachstan. Genau, richtig. Fußballnation Kasachstan. Richtig, der Angstgegner der deutschen Nationalmannschaft. Wollt ihr das bitte gerade mal twittern, weil ich glaube, das kriegt keiner mit, dass wir hier sind, glaube ich. Ist doch nicht mein Problem. Kann doch mal kurz jemand den Link da irgendwo hin posten oder... Ich wollte gerade sagen, weil ich habe nur meine... mit 4.mit.com. Nicht in... Ach, du bist so doof. Ah, Dankeschön. Sag mir aber bitte mal jemand, also hier auf jeden Fall derjenige, der streamt, eben Bescheid, wenn wir Zuhörer haben. Weil das würde mich dann doch mal interessieren. Beim letzten Mal hat's geklappt, einer hat sich dazugeschaltet und hat sich tatsächlich angehört. Ich weiß bis heute nicht, wer es war, aber naja. Wollt ihr einen Chat aufmachen? Bitte was? Ein Chat? Chat. Können wir gerne machen. Dann nutzen wir Spieleabend, oder? Der ist offen. ja. Ich mach gerade mal mein IRC wieder an. So. Ach wie, irgendwo kenne ich doch den Herrn Fnord. Genau der. Oh mein Gott. Oh, Götze hat einen auf der Nase gekriegt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nee, das tut weh, ne? Das tut aber mal richtig weh, ja. So, und während dieser weltbewegenden Entscheidung labere ich einfach mal dazwischen und sage, dass übrigens noch das Standesamt, was da reinzureden hat, wie du deine Kinder nennst. Also ganz anders. Also ich darf mein Kind nicht ganz nennen. Du kannst es versuchen, ob der Standesbeamte oder die Beamtin das denn eben einträgt, ist noch eine andere Sache. Ja, dazu müsste ich erstmal Anders mit Nachnamen heißen. Und, ja. Wie wollen Sie denn heißen? Anders. Ja, und wie? Naja, es soll ja auch Menschen geben, die sich Farin mit Vorname und Urlaub mit Nachnamen. Das nee, ist ein Künstlername. So. Ja, nee, der hat sich wirklich immer, der hieß vorher Jan Vetter und heißt jetzt vorm Gesetz. Ja, das ist auch nicht so, da ist er schon. Wir haben übrigens noch überhaupt nicht über Fußball geredet. Doch, wir haben ja gesagt, das gehört zum Blute, das hat doch gereicht, oder? Und wer spielt? Stimmt, richtig. Wir rufen da rein, wenn Tor ist und fertig ist. Ja, wir können auch noch dazu sagen, dass die in Nürnberg spielen. So, der Kasache sah jetzt übrigens sehr, sehr konzentriert aus. Der Kasache. Nein, man sagt Kasachstianer. Kasachstianer, genau. Der blutet übrigens immer noch. Habt ihr eigentlich das Hinspiel gesehen? Nein. Da, wo irgendjemand 13-0 gewonnen hat, meinst du? Da hat sich der Kommentator ja ein ganz tolles Wortspiel einfallen lassen und vorbereitet. Aha. Er hat halt erzählt, warum Kasachstan jetzt in der europäischen Gruppe mitspielt. Und dann hat er halt erklärt, dass zwar der größte Teil von Kasachstan in Asien liegt, aber ein kleines bisschen von Kasachstan noch in Europa reinragt, sozusagen ein Kasakenzipfel. Und das Schlimmste daran ist halt, dass man wirklich gemerkt hat, wie er sich das vorher schon wahrscheinlich aufgeschrieben hat und dann irgendeinen fadenscheinigen Grund gesucht hat, um das irgendwie unterzubringen. Naja. Ja, das war jetzt okay. Wobei ich mir dann auch schon mal die Wikipedia-Seite von Kasachstan aufgemacht hatte. So. Das diese kommen übrigens ein wenig Spanisch vor. Wo wir gerade bei Spanien sind. Spanien liegt ja in Europa. Genauso in Europa liegt Deutschland. Und Deutschland spielt gerade gegen Kasachstan, wer es glaubt oder nicht. Shit, Sherlock. Das ist also, wo bin ich hier jetzt wieder gelandet? Liebe Nation, ich wollte das nicht. Ich muss mir wieder mein Taschentuch in die Nase stecken. Also, Hauptsache, du steckst es dir nur in die Nase, René. Das andere Name habe ich. Wir haben übrigens Zuhörer. Das Hallo Zuhörer. Hallo Zuhörer. Wir haben auch einen Chat, oder? Wo haben wir jetzt gesagt, ist der Chat? Auf Freenode und im Channel Spieleabend, da es heute Fußballspieleabend ist und der Ersatzspieleabend, weil die Alex nicht da ist. Ja. Genau. Und ich bis vor kurzem noch krank war, bis vor 10 Minuten. So, wo chatten wir denn? Bei Sportlern sagt man ja gesund gespritzt, ne? Ja, richtig. Ich dachte, gesund gedrogt. Ich weiß auch nicht, Drogen halt. Drogen, ja. Gesund gedrogt. Ja, ich hab mich jetzt nicht getroffen, aber quasi. Also, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Chat? Warum? Auf Freenode. Ah, Nickname musst du selber eingeben. Ja, ist schon klar. Ja, bei Channel musst du Spieleabend eingeben. Freenode. Was war das? Webchat.freenode.net. Webchat. Und dann beim Capture gibst du da wieder das ein, was da steht am besten. .net. Und hier ist es SCUSI Etienne. Das musst du bei Nickname eingeben. Aber ich check. Ja. So. Das ist ja spannend hier. Ach, schon 11 Minuten, noch kein Tor, weder für Kasachstan noch für Deutschland. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Kasachstan in den ersten 3 Sekunden ein Tor schießt, aber tatsächlich nicht. Ja, nee, das, wahrscheinlich wohl eher, Also nee. Bei mir hat jetzt gerade schon wieder ein Fotograf um seine Ausrüstung gebannt. Hat so richtig schönes Stativ getroffen, der Ball. Dots. Ja, auf Schlafenherz in die Dose. Also ich bin, Moment, jetzt bei 12 Minuten. Mhm. Ich bin bei jetzt 40 Sekunden, also 10, 40. Alter, dann würde ich an deiner Stelle nochmal refreshen. Besser ist das. Nee, man muss sagen, der Angbau lebt im Osten. Ich glaube, das erklärt alles. Ne? Bei uns wird das noch ein bisschen gefiltert. Das ist, wenn jetzt hier das nicht sozialistische Ausland gewinnen würde, wird dann halt einfach irgendwas drüber gespielt. Das heißt, wenn die Deutschen jetzt gewinnen, dann gewinnt bei uns trotzdem Kasachstan. Gibt's eine Aufzeichnung? Nee, genau, in Schwarz-Weiß. Von der Kreml-Sitzung. Ja, ich dachte, das Stream muss sich erstmal durch blühende Landschaften schlängeln. wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich kann ja höchstwahrscheinlich gar nicht das ganze Spiel hier mitmachen. Warum nicht? Weil ich noch einen Anruf erwarte. Von wem? Ja, von wem? Also, wir wollen alles wissen. Richtig. Wenn man noch, also das bist du jetzt dem Hörer. Oh. Dem einen. Nein, es ist Sinn 3. Sinn 3 ist es derselbe, der hat 3 Player laufen. Ein mobil und 2 normal. Ja, richtig. Das sagt man doch nicht, da kommt doch die GEMA und verschlägt euch. Alter, das muss man viel, viel lernen. Wieso? Wir übertragen doch nichts mit Musik. Deswegen kann auch die GEMA nicht kommen. Nee, aber das ist so eine besonders coole Regelung von der GEMA. Du darfst irgendwie deine Hörerzahl nicht sagen, sonst kriegst du Haue oder so. Weiß auch nicht. Nee, es geht bloß darum, dass du 500, über 500 Live-Hörer bist, dann bist du Rundfunk. Und da ist es halt noch ein bisschen anders. Ja gut, aber dann können wir jetzt wenigstens so tun, als dürfen wir es nicht sagen und hätten über 500 Live-Hörer sagen immer, nein, wir dürfen es doch nicht sagen, dabei haben wir nur 3. Ja, wir haben ja, das nimmt uns eh keiner ab. Die Zahlen sind ja eh nicht mehr aktuell. So. Die spielen so wie wir gerade Fußball. Ja. Ah, wie? Wie? Hä? Wo? Ja, echt? Das ist eine kurze Frage. Ich als Fußballanfänger weiß nicht, wer ist dieser gelbe Mann auf dem Feld? Das dürfte der Schiedsrichter sein. Und ich dachte, das wäre Pac-Man. Deshalb frag ich nicht. Dumm. Ja, richtig, genau. Waka, waka, waka. Er ist aber immer ein Stück hinterher. Irgendwie ist er nicht bei der Sache. Der läuft doch vom Ball weg. Der darf den Ball ja auch gar nicht in die Füße kriegen. Warum denn nicht? Ja, weil wenn der jetzt hingehen würde und sagen würde, ey, gib mir mal den Ball und ich will jetzt auch mal ein Tor schießen, das zählt nicht. Ja, die haben da auch keine Anzeige für den. Ja, nee. Ich meine, die haben ja bloß 2 Stellen, also immer Deutschland, immer Kasachstan. Statt dem Zeichen vom ersten erscheint man nur im Schiedsrichter 1000. So, warte mal, irgendwer knistert hier verdammt nochmal. Wer ist das? Ich bin auch sofort fertig. Moment. Gut, wenn du hier knisterst, mach ich mir ein Bier auf. Punkt. Ja, mach doch. Ich könnte dir mal ins Mikro spatzen. Ich habe ein bisschen Schokolade da. Ich habe hier Lakritze, und zwar in Tonnen. Aber da wahrscheinlich von euch keiner die Kamera anhaben möchte, kann ich es auch nicht zeigen. Wer will denn Lakritze essen? Wieso lässt ihr das so liefern? Also ich meine, es gibt ja auch Kartons und Büchsen. Dafür fährt man nach Holland. Ach. Ja, ja. Die dürfen ja an Ausländer keine Drogen mehr verkaufen, ne? Du musst einfach da nur hingehen und sagen, na, auch aus Deutschland? Und dann passt das. Dann kriegst du es nicht auch von... Ja, nee, dann kriegst du es. Stressesache, dachte ich, ist das inzwischen... Richtig. Ja. Was meinst du also, dass Holland eingebürgert wurde oder was? Ja, ich meine, die Holländer sind ja auch im Schengen-Raum, ne? Mhm. Und das ist ja so quasi dieses Freihandelsabkommen zwischen den mehreren europäischen Staaten außer der Schweiz. Und ich meine, da müsste das doch eigentlich auch drin sein, oder? Ja klar, das ist ein Handelsgut wie alles andere auch. Also man kann damit handeln, ob es gut. Ist schön von Bein geholt. Ja. Ob's gut ist, weiß man nicht. So, jetzt diskutieren wir erstmal mit dem Schiedsrichter, ist auch nicht schlecht. Aber gleich eine aufs Maul. Zack. Du diskutierst, rote Karte, Punkt. Ja. Das ist dann wie bei Pac-Man, die fang dann an zu blinken und dann kommt der Schiedsrichter und frisst sie auf. Richtig. So. Reus beim Freistoß, das könnte durchaus mal was werden. Also ist es Reus, ja. Das ist Reus. So. Das ist einer von uns. Das ist einer von uns und wir haben es mal wieder verbockt, ja. Das ist ein guter, ja. Das ist ein guter. Das, also die Weißen sind heute mal die Guten für uns, René. Ja, aber es gibt ja immer nur gut und nur böse. Ich meine, das ist ja dieses Schwarz-Weiß bei der deutschen Mannschaft, zumindest bei Interessen, ne? Also es ist ja schon. Schwarz-Weiß. Ja, der Künstler dieser Trikots will uns damit sagen, dass Deutschland ein multikulturelles Land ist. Schwarz und Weiß kann Multikulti bedeuten, kann aber auch heißen. Aber wusstet ihr zum Beispiel, wir haben ja auch grüne Trikots, ne? Also von der Nationalmannschaft her. Wisst ihr, woher das kommt? Von den Grünen im Bundestag? Kotzgrün, weil Deutschland so scheiße ist? Nein. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also so wie ich es verstanden habe, war Irland das erste Land, was gegen uns ein Freundschaftsspiel gemacht hat. Und aufgrund dessen haben wir da zum Dank gesagt, okay, wir spielen in grünen Trikots und übernehmen das. Oh, cool. Ja. Das war dann so quasi für den heutigen Abend das bisschen Fußball-Trivia. Sozusagen, ja. Mehr wird wahrscheinlich nicht kommen. Och. Jetzt haben wir genug über Fußball geredet. Können wir bitte über was anderes reden? So ja, ich hab da was. Und zwar, wir gucken... ich rede jetzt einfach mal, Punkt. Wir gucken hier gerade auf Sportschau live irgendwie ARD-Mediathek und es steht ganz unten Social TV. Deutschland gegen Kasachstan. Wir gucken jetzt also Sozialfernsehen. Ja, richtig, genau. Ich wollte es nur mal gemerkt haben, dass wir Sozialfernsehen gucken. Hartz-IV-TV. Und ich dachte, das kommt immer auf RTL 2. Sat.1. Ja, halt dieses ganze Gefrösel da. Gut, wie war das noch für die Vielfalt? Müssen wir jetzt noch sagen, RTL, Pro7, Eurosport. Ja, Pro7 ist ja, Sat.1 ist ja 1, RTL, RTL 2 sowieso. NTV und N24 gehören da auch irgendwie noch dazu. Aber wir könnten dann, gut, der Öffentlich-Rechtlichen haben wir jetzt durch ARD ja sowieso schon erwähnt. Ja. Da fehlt noch. Tele5, hier, nee, wie hießen die jetzt? Nee, das ist Pro7. Nee, ja, nee, die offenen Kanäle. Ja, richtig. Okay, fangen wir an. Wir haben da hier in der Umgebung dann noch so ein Regionalfernsehen, nennt sich TV Zwickau. Ich kenne sogar einen Moderator. Okay, dann mache ich das. Also, wir haben hier jetzt bei uns im Emsland EV1 TV, also Emsfechte TV. Okay. Eher wie eine alte Versteigerröhre. Hm? So senden die auch. Ich kann ja dazu sagen, also ich habe mit denen auch schon ein paar Mal zu tun gehabt. Ich arbeite ja im Sicherheitsdienst und ich habe das jetzt schon zweimal gehabt, dass ich zu einem Verkehrsunfall dazugekommen bin. Und Gott sei Dank nicht, aber ich habe zweimal da einen aus dem Auto holen können. Und ich habe dann halt einen Notruf angerufen, alles wunderbar. Und dann in der Reihenfolge Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Fernsehen schlug die dann da auf. Und beim ersten Mal haben sie mich dann gefragt, ja, wollen sie uns denn vor der Kamera eben schildern, wie das ging oder wie das vor sich ging? Nein, will ich nicht. Ja, ist in Ordnung. Beim zweiten Mal zufälligerweise dieselben... Ja, das... Okay, das war der Innenpfosten, ne? Das war auf jeden Fall knapp, ja. Ne, und beim zweiten Mal waren es dieselben und dann, ja, wollen sie uns sagen, was vor der Kamera? Nein, immer noch nicht. Ja, wenigstens haben sie sich, ja? In deinem Auto solltest du vielleicht einfach so ein Schild aufbewahren, nein, will ich nicht. Das mache ich dann in unseren Revierautos, genau, richtig. Und dann haben wir auf der Seite, auf der Tür haben wir die Werbung oder unseren Firmennamen stehen und dann hinten auf der Beifahrertür quasi, nein, wir wollen nicht. Not yet. Ich habe einen eigenen Podcast. Richtig, genau. Übrigens, nochmal, um auf Röhren, Fernsehen und TV Zwickau zurückzukommen, das war übrigens der letzte Sender in Sachsen, der noch analog gesendet hat. Also mit Röhren, verstärkt. Also nee, nicht, also aber halt noch ganz normal Oberdixer und schon wieder Pfosten, ne? Übrigens, Entschuldigung, wir wollten dich nicht unterbrechen. René, du darfst auch was sagen, wenn du möchtest. Ach, hi, na? Ja, ich dachte, hallo, ich wollte sagen. Ja, natürlich bin ich so unglaublich gebannt von meinem Wirbel, der sich gerade so anfühlt, als wäre durch einen atomaren Schlag aus seiner Halterung gesprungen und wäre mir durch den Nacken gemessert. Aber irgendwie dann doch nicht, weil ich fühle gerade, der ist noch drin, also schon ein bisschen weh. Irgendwie warst du zeitweise ziemlich leise und man hat nicht alles mitbekommen. Also dann liegt das aber an Tor! So, jawohl, ja. Aber für die Weißen, ach. Ja, ja, so, und wer hat's gemacht? Ein Dortmunder Reus, jawollingen. Und das mit Nasenbluten. Nee, das war Götze, aber auch ein Dortmunder. Fast. So, und jetzt sag mir mal eben, wieso habt ihr da, ich gucke hier auf Fernsehen, wieso habt ihr da vor mir das gewusst? Also ich bei mir haben sie noch kein Tor geschossen, also ich bin immer noch irgendwie selten. Das ist, glaube ich, wirklich wahr. Das ist immer noch in der 10 Minuten, ne? Jetzt hat er das Tor geschossen. Ja, ich bin irgendwie so 10 Sekunden hinterher. Also ich bin jetzt bei 23:15. Ja, 5 Sekunden. 19, haha. Ich bin jetzt gleich bei, ich sag mal die 23 an. 29. Und dann gleich. Jetzt bin ich bei 23 Minuten. Du bist bei mir satt. Jetzt satte, bei 23:35. Eine satte halbe Minute hinter mir. Mhm. Was? Drück mal bitte bei dir auf dem Computer F5. Ja, habe ich jetzt schon vor, glaube ich, gerade mal 5 Minuten gemacht gehabt. Okay, und jetzt bist du nur noch 30 Sekunden hinter und nicht mal eine Minute. Ich sollte vielleicht einfach die ganze Zeit auf F5 hämmern, aber dann kann es dann bei mir hier der Audio-Stream abreißt. Ja, das wäre doof. So, und das hätte jetzt durchaus mal einen Elfmeter geben können, weil der ist mal gesenzt worden, der Götze. Ja, ein bisschen stolpern. Bisschen stolpern. Ich gebe dir gleich ein bisschen stolpern, du. Nee, besser nicht, du. Tu die Knie so gehen. Ja, nee, stimmt. Und du bist ja sowieso, du hast im Moment sowieso deinen Selbstzerstörungsmechanismus eingeschaltet. Ich meine, der Götze, der hat ja auch noch Nasenbluten, ne? Ich meine. Immer noch? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht schon wieder. Also hat er immer noch seine Zeit. Sieht schon wieder gut im Gesicht aus. Also bist du immer noch irgendwie in der 12. Minute, wo er einen auf die Nase gekriegt. Ja, Sozialismus, da arbeitet das alles nicht ganz so schnell. Ich frage mich, wann kapiert die ARD endlich mal Social Media? Hier wird Twitter angezeigt und niemand schreibt was. Niemand schreibt was. Ja, ne, ich meine, die ganzen Sportschau-Goodies. Ne? Das kriegen wir doch hin. Warte mal, das kriegen wir. Oh, spammen wir jetzt Twitter zu? Ich mach mit. Ja, komm. Was muss man da? Also, beim letzten Tatort haben sie da gut mitgetwittert. So, warte mal. Jetzt drehen wir hier am Rad. Moment. So, Twitter anmelde hier Ding ins Küche. Richtig, genau. Jetzt geht's ab. So. Gib mir ein Hashtag. Ja, Moment. GERKAZ, wie KZ nur mit A zu. Nee, lass uns doch ein eigenes Hashtag erfinden. Nee, aber dann wird das doch nichts. Dann wird das doch nicht angezeigt. Und so dann hier angezeigt. Dann GERKAZ und dann Troll hinten dran. GERKAZ, neuer Hashtag, Raute Troll. Mhm. Also, da müssen wir aber eben sagen, wo ich den Twitter-Dings da verfolgen kann. In deinem Client. Optimalerweise. Das ist bei, na, weiß ich schon hier. Unterm Stream, wenn du ein bisschen runter googelst, Dann sag mir mal eben, also ich guck Fernsehen Fußball über den Fernseher, also ich nicht im Internet. Da kannst du nicht scrollen, das ist ein scheiß Fernseher. dann geht das mit dir also nicht, weil. Also ja, der René war schon gut. Bei mir unterm Stream sehe ich hier unter anderem auch die Twitter, Facebooks. Sicher war jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Ich sehe da wahrscheinlich an der Stelle, wo bei mir in der Mediathek steht, Datei konnte nicht geladen werden. Ja, vermutlich da. Du musst deine Skripts aktivieren. So, und wo steht hier jetzt Twitter? Ah, der Schnurchler. Da unten. Da unten steht ein paar Tweets und viele Sportschau. Schon wieder? Yay, Lahm. Für Kasachstan. Lahm ist toll. Ich war klar. Lahm ist bei Kasachstan, oder? Ja, genau. Das ist typisch, das sag ich schon, Lahm. Ey, das war doch der Götze, der schon wieder das zweite gemacht hat, wa? Ja, dann sehen Sie noch. Ich sag's euch gleich. Das ist Lahm. Das ist Lahm. Naja, Lahm hat ziemlich vorgelegt. Das ist Lahm. Ja. Ich fände es übrigens toll, wenn die Kasachen so im Borat Mankini spielen würden. So als Nationaldress, das wäre. Aber so richtig große Freude ist es irgendwie gegen Kasachstan so bei den Spielern auch nicht. Nee. So, jetzt sag mir doch nochmal, ich habe hier Twitter folgen und Twitter wahrscheinlich links, ne? Unter Fatzebook. Nee. Da neben Twitter und Fatzebook ist so ein Sportschau-Ding. Da steht Liveblog, ne? Ja. So, da scrollst du ein bisschen runter und dann siehst du da ganz, ganz viele Kommentare und zwischendrin mal ein Tweet. Ah. Achso. Ja. Ah, krasses Pferd. Krass. Ja, so. Dann sollte jetzt eigentlich gleich mal ein Tweet kommen. Hm? Warte, da muss ich schnell noch gucken. Wenn es moderiert ist, geht das natürlich nicht. Dann können wir irgendeinen Hashtag benutzen. Das ist schon moderiert, glaube ich. Ich wüsste auch zufällig fast, wer da sitzen könnte. Der ist doch beim RBB. Der ist auch beim ARD-Text. Ja, Text, aber das ist ja wieder was anderes, wie das, was hier unter den Hashtags läuft. Oder. Okay. Also welchen Hashtag nehmen wir denn? Erst den ersten oder den René mir geschickt hat? Beide. Meinen halt, weil der ist kürzer auf jeden Fall. Erstens und zweitens hat's Gerry Katz. Ja, ist der offizielle. Und ich meine, ARD kann ja jetzt nicht irgendwie auf Twitter moderieren, also von daher. Wen hat's da denn jetzt zerlegt? René? Die können nicht auf Twitter moderieren, die können aber auf ihrer Seite moderieren. Tatsächlich tun sie das scheinbar, weil mein Tweet wird zum Beispiel nicht angezeigt. Also, das heißt erst die Hashtags und dann Ich suche mir gerade mal den anderen Dings hier. Ne? Das sieht schon ganz anders aus, weil ich glaube, ich bin direkt über die Mediathek irgendwie gegangen, ohne Blubber und Gefrösel. Ja, das kann doch nicht sein, dass die den Scheiß moderieren. Ich will die doch trollen, verdammt. Mann. Eieiei, da kann doch nicht sein, dass du das... Oh, nö. Oder? Das kann doch nicht sein, dass du das so gut findest. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Kann kurz mal kurz jemand Zeit ansagen, der live dabei ist? Also richtig live. 29, 39, 40 und so weiter. Oh, da bin ich sogar von weg, hey. Ja, ich auch. So, also. Oh. Also der Stream, den ich jetzt habe hier, der ist echt wesentlich schneller wie der andere. Also über welchen Dings gehst du denn jetzt? Also da gehe ich eher über den Social TV Gerkatz. Also der jetzt. Ja, da bin ich auch. Da bin ich auch. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, so irgendwie nach 10, 20 Minuten ist der dann halt ein bisschen hinten dran. 21:16 habe ich hier jetzt als Zeit stehen vom letzten Tweet. Und zwar, wie heißt das Stadion? Genau, habe ich auch. Was für ein Zufall. Ja, das ist aber kein Tweet, das ist ein Kommentar auf der Seite. Das intern, da musst du dich auch vermutlich wieder anmelden. Grundig auf irgendeiner Satans-Seite. Ja, genau, vom ARD. Ja, jetzt ist es. Der Durchmarsch vom Captain erinnert ein wenig an die Torvorlage von Schweinsteiner auf Arne 2010 gegen Argentinien. Warum können Leute sich sowas merken? Ich verstehe es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, die wissen ja direkt Bescheid. Ja, und 3-0. 3-0 für wen? Also, es könnte jetzt wirklich in Richtung zweistellig gehen. Ja, und wer hat's gemacht? Gündogan. Ja, richtig. Nur noch sieben. Also je nachdem, wie man sieht, nur noch sieben Tore und dann zweistellig, super. Ja, für eins vor zweistellig sind sechs. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, Yogi wird sagen, Jungs, jetzt beherrscht euch mal ein bisschen. Ich meine, das kann man doch den Kasachen auch nicht antun. Ich meine, die haben schon viel Elend gesehen und ich muss mit dem Moderator drehen, der schreit mir hier gerade ins Ohr, das ist unangenehm. Und der redet nur Stuss. Okay. Also noch mehr als wir. Also muss ich jetzt einfach nur Gerkatz und Ger-Katz, glaube ich, war es, ne? Minus oder? Nee, zusammen. Gerkatz. G-E-R-K-A-Z, wie K-I-Z nur mit A. Und der nächste Hashtag einfach Troll. Ja. Eventuell solltest du das Troll rauslassen. Ich glaube, daran könnten sie erkennen, dass du sie trollen willst. Das seems obvious. Ja, okay, dann lassen wir das Troll einfach raus, okay? Ja. Und was schreiben wir da jetzt, weil irgendwie? dann, was nehmen wir denn anstatt Troll? Nimm einfach Toll, das passt. Das ist ein norwegisches Fabelwesen. Sag mir eins. Ja, Troll. Ja, genau. Ich wüsste aber echt nicht, was ich da jetzt dazu vertwittern sollte, weil da blamiere ich mich auf der Timeline. Das ist egal, mach doch auch. Oh, ihr guckt Fußball und nicht Tatort. So. So, dann nehmen wir mal den Troll raus. Bücher aus Kindheit, ich hab zum Beispiel gerade gezielt. Wer ist da eigentlich Deutschland und wer Argentinien? Raute Gerkatz. Siehst du? So. Gündogan, nicht schlecht, Kalle. Hä? Verstehe ich nicht. Nee, komm, lass uns das Fabelwesen mal rausnehmen, sonst, die wissen das, dass wir das mal... Er ist auch kein Abdot.net, ich meine, das frisst zu viele Zeichen. Nein. Hm. Also das heißt also, den Troll müssen wir wahrscheinlich wie ich rausnehmen, oder? Mhm. Der BVB führt also zurzeit gegen Kasachstan mit 13-0. Nee, BVB sind die Gelb-Schwarzen, also die am Rand. Also die machen nicht mal was. Ja, aber sind da überhaupt noch Spieler, die nicht im BVB sind? Was ist eigentlich der BVB? Der BVB ist im Moment die geilste Mannschaft in Deutschland ever. Abgesehen also, von Bayern München, Köln, weiß ich nicht, den ganzen anderen Fußball. René, ja. Ich weiß, dass du im Fieberwahn sprichst, also. René kriegt gleich Minuspunkte. Ja, richtig. Aber wie immer. Spieler kriege ich immer Minuspunkte. Das ist so unfair, okay? Genau. Muss ich mir dann nächstes Mal notieren eigentlich? Mach das mal besser. So, ich schreibe es mal an die Schiefertafel, die ich hier im Zimmer hängen habe. Es steht 3-0. Es ist so, ich weiß nicht, erniedrigend, dass wir in der 34. Minute sind und erst 3 Tore gegen Casa. Oder ist es Argentinien? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Gegen dieses Land, was entweder im Ost oder Westen ist. Ja, irgend sowas in Südamerika, ne? Wir nehmen den Hashtag Möb einfach. Wie wäre es damit? Gucken, ob die es durchlassen. Das klingt sehr wahrscheinlich. Dass sie es durchlassen? Aber du schreibst Gerkatz auch noch dazu, oder? Ja. Was ohne dann vielleicht? Ich überlege gerade, wie sie es überhaupt mitkriegen sollen, dass wir da rein. Ja, gut, weil ich Hashtag Troll dahinterher gesetzt habe. So, ich sehe gerade, wir müssen mal ein bisschen mehr Fußball-Content bringen. Ein blauer Spieler, ich weiß nicht, wie er heißt, und ich weiß auch nicht, von welcher Mannschaft er ist, aber er hat gerade den Ball im... richtig. Die Blauen heißen Borat und die Weißen Klaus. So. Richtig. Wann lässt der Beckbau dann eigentlich den Matthäus spielen? Matthäus ist doch... Der hat doch eine Bänderdehnung in der Unterhose, also der kann doch nicht spielen. Ja, von seinen Kindern da, die er ausführt. Ja, richtig. So. Ich frage mich gerade, ich habe vergessen, dass ich mich gefragt habe. Aber da ist so ein hübsches Mädchen, das muss eine Deutsche sein. Ja. Nee, das ist keine Deutsche, so kritisch wie die guckt. Ja, stimmt. Ach ja, auch die Deutschen haben so schöne gelbe Streifen am Trikot. Wer hat grüne Streifen? Ja, die Deutschen. Wie wär's denn nochmal, wenn ich mal jemanden anfrage, weil wegen Verstärkung hier? Weil das Botto sagt wieder nichts. Ja, mach mal. Ja. Was soll ich denn? Ja, du sollst reden, Kerl. Ja, das ist ein Podcast, da muss man reden. Ich krieg doch kein Wort dazwischen. Du hast doch bloß den Döner im Mund. Sporti, trau dich nee, doch. Nee, der an. Ist weg. Genau, trau dich doch, Sporto. So. Bei mir ähnelt das Stream zurzeit mehr so einer Slideshow. Das ist ein bisschen anstrengend. Wieso, hä? Was hast du mit deinem Stream gemacht? Na, mein Computer ist hier halt so ein bisschen am Schwitzen. Und da läuft das Bild nicht unbedingt flüssig. Du sollst nebenher nicht Pornos gucken. Ja, das sagen sie alle. Also außer wenn du wirklich eine dicke Leit... Nee, egal, dann mache ich jetzt nicht weiter. Stellt euch mal vor, Annemarie Warnkross würde das moderieren. Ja. Das ist egal. Jemand ist, aus dem Fernsehen? Ja, das ist die mit Daniel Aminati Tough moderiert. Die würde dann so Fashion. Ach, egal. Und? Annemarie Warnkross. Mir wurde gerade auf Skype geschrieben, dass wir blubbern. Das tun wir nicht. Nein, Das ist alles gezielte Desinformation, was wir hier verbreiten. Augenblick. Das wird sofort von unserer Prüfungsleitstelle von 1.000 Millionen Milliarden Leuten aufgeteilt, die Arbeit auf mich. Augenblick. Ja, ich muss mal eben kurz was kopieren. So, da ist der Chat für diejenige Person, die noch mitspielen möchte. Eventuell. Nein. Psst. Das stimmt nicht, dass die Person möchte mitreden, ja, dann. Die Person möchte mitreden, ja. Ja, dann kann die natürlich gerne etwas mehr Niveau in unser Geblubber bringen. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Wir tun unser Bestes. So, im Moment möchte sie wahrscheinlich nur mitchatten. Wir können ihr. Ja, Frau. So, Dele. Jetzt muss ich dem Herrn, tut mir leid, gerade mal schreiben, dass wir auf Webchat und Freenode.net im Channel Spielabend sind. Mhm. Aber mit Raute davor, ne? Nee, ohne Raute geht's Webchat auch. Musst du nicht eingeben, dann. Achso. Haha. Haha. Hast du ja ausgewischt. So. Also jetzt muss ich mir irgendwie einen lustigen Tweet ausdenken, damit ich mein Ist mein Tweet jetzt eigentlich durch die ARD durch oder nicht? Moment, ich guck mal. Ich glaube eher nicht. Aber auch nicht mehr. Ich habe irgendwie gerade kein Auge dafür. Ich auch nicht. Ich schau aber nicht Fußball, ich schau auf andere Seiten, die mit dir an. Ich wollte gerade sagen, es steht immer nur noch 3-0, also das ist ja schon fast langweilig. Ja, nee. Nee, ist nicht durchgekommen. Nee. Habt ihr dann auch schon abgestimmt bei der Umfrage? Ach, das muss man auch nicht, ich weiß es. Ja, ich habe für unentschieden gestimmt, als es schon 3-0 stand. Die Wette auf Kasachstan. 30% immerhin glauben da. Ja. Ich würde sagen, die Wette gehe ich ein. Ich stimme mal für Sieg Kasachstan, würde ich stimmen. Mhm. Nee, ist klar. Sieg Kasachstan 40%. 14, was? Ne, ernsthaft? Gerade waren es noch 13. 40, die Sache ist, ich habe 100 Leute 1%. Normalerweise müssen wir mal versuchen, die ARD über sowas zu trollen. Und irgendwann steht da 100% Kasachstan gewinnt. Also ich hab prinzipiell für Kasachstan gestimmt. Warte mal, ich mach mal kurz meinen anderen Browser. Jeder macht mal seinen zweiten, dritten und fünften Browser auf. Aber nicht den vierten, das ist ganz wichtig. Und dann, ich glaube, das werden sie aber vermutlich noch IP-Adressen schon ein bisschen filtern, wenn sie nicht ganz dumm sind. Also, ich probiere es gerade mal und dann kann ich euch sagen, ob es klappt oder nicht. Nein, tatsächlich nicht. Ich kann Sieg Kasachstan nochmal drücken. Yay, also bloß über Cookies, naja, dann. Ja, so, dann mache ich meinen in Private Browser auch nochmal auf. Ich kann hier übrigens im gleichen Browser einfach nochmal abstimmen. Ja, stimmt. Ey, genau. Einfach neuer Tab und fertig ist. Sieg Kasachstan. Entweder das oder ich hab's noch einfacher. Einfach refreshen. Das geht auch. Was soll die Scheiße überhaupt? Ich hab hier nur Sieg Kasachstan und dann Sieg Deutschland mit mehr als 4 Tonnen Unterschied. Wo ist Sieg Kasachstan mit mehr als 4 Tonnen Unterschied? Ich will das haben. Hätte ich auch gesagt. So, aber immer noch 15. Überhaupt auf 15% kriegen. Das wäre schon mal... Ja, ich würde ja aus die Kasachstan durch Technos das K.O. gern tippen. So, ich rufe gerade noch mal jemanden an, aber ich befürchte, sie wird nicht mit. Du befürchtest, er kommt. Ah. Nee. Wir sind immer noch auf 14%, hier müssen wir ein bisschen mehr klicken. Ich glaube, er arbeitet weniger Zeit. Ich glaube, das ist Betrollung. Ich glaube schon, dass sie die Abstimmung dann trotzdem noch wiederholen müssen. Ja, die Wahl war leider gefälscht. Entschuldigung. Hallo an Neuankömmling. Hi. Servus. Hi. Oh mein Gott, OMFB, wer ist da? Ach, ich kenne dich doch irgendwoher. Kennen uns schon mal, ne? 424, du müsstest bitte mal eben den Stream bei dir oder die Musik oder was auch immer. Ja, ihr lauft noch im Hintergrund und mein Laptop erkennt noch nicht den Kopfhörer. Ich sag ja Apple. Wir kennen uns schon. Jetzt läuft's aber. Ja, also jetzt sind wir zu sechst. Passt doch. Die weibliche Unterstützung ist auch da. Aber ich bin ruhig. Wieso? 424, du bist nicht ruhig, du spielst. Ja, mit. Ich kann ja kein Fußball gucken. Der ARD-Stream läuft ja. Oh, das war jetzt Schleichwerbung, ne? Nö, wir gucken den alle. Also, wenn du ja, sagst, dass okay. er nicht läuft, ist es nicht unbedingt Werbung. Ich hatte gerade eine Millisekunde von der 45. Ui, Möbelt im Chat, wo ist Bärle? Ja, das war ich. Ach, das warst du. Ich glaube, Bärlein mag bestimmt nicht unbedingt mit uns Fußball bespart werden. Weil das nur Kasache ungefähr liegt auf dem Boden. Geschätzte 5% von uns zum Stream ausmacht. Da hat übrigens einer was auf den Kopf gekriegt, ein Kasacher. Ja. Ja. Oh, der sogar der Kapitän. Ah, jetzt steht er wieder. Na gut. Ach so, ja dann. Kein Blut. Oder ein Deutscher, man weiß ja nicht, wer was ist. Nee, ist ein Argentinier. Ach, also ich dachte, das wären Russe. Dafür sieht er aber ziemlich asiatisch aus. Oder Amerikaner. Du weißt aber schon, in welchem Kontinent Russland hauptsächlich liegt? Afrika. Der Anfangsbuchstabe stimmt schon mal. Ägypten. Australien. Ist klar. Antarktis. Ja, richtig. Also haben wir noch so. Ich weiß, Moment. Ich weiß, wo das liegt. Mit A, ne? Im Ausland. Oh. Ja, ganz schlauer. Ja, komm. Das ist die präziseste Antwort bis jetzt von mir. Warte mal, ich kann mit meinem ultra coolen Smartphone von Samsung auch noch probieren. Also ich hab ein besseres, ich hab ein Huawei. Oh, ganz. Ihr wisst schon, dass ich die ganze Scheiße nachher wieder rauspiepen muss, ne? Ja. Das ist schade, sonst hätte ich jetzt die Bandenwerbung vorgelesen. Feueralarm. Nee, mehr Megawood fand ich einen tollen Namen. 424, bist du auch noch dabei? Ja, ich bin auch da. Ich habe jetzt auch endlich einen Stream gefunden, der läuft. Ja, hey. Siehst du. Wenn das stimmt, für Kasachstan ab. Genau. Ich hab's auch schon getwittert, wird schon alles so dealen. So. Komischerweise. So ein Wert gesagt, Kasachstan gewinnt. Ich? Ja. Ich. Ja, die haben ja auch letzte Woche gewonnen, ne? Ja, wieso? Die gewinnen auf jeden Fall an Erfahrung. Was willst du? Also gewinnen Kasachstan. Läuft doch, aber komischerweise, die sind immer noch bei 14%. Ich glaube, man ist hier ein bisschen klüger, als offenkundig da getan wird. Eventuell ist doch Holgi dran. Ja, wir haben jetzt klüger gesagt. Ja, gut, klar. Ey, warte mal, genau. Ich twitter jetzt einfach mal Holgi. Fragezeichen. Hashtag. Moment. Hashtag. Ja, Katz. Jetzt wird mir gerade gesagt, sorry, bei allen Theorien, auch selbst das würde heute nicht mehr helfen. Das kann ich ja fast nicht glauben, dass Kasachstan heute nicht mehr gewinnt, du. Kasachstan führt ja schon 3-0. Oder 4-0 oder so. René, sag mal, welches Spiel guckst du? Ist das noch ein Schwarz-Weiß? Wie viele Strophen von der Nationalhymne haben sie gesungen? Und ich. Und vor allem welche? Und vor allem welche? Na, es kam irgendwie am Anfang war alles und alles über Deutschland oder so, aber ich weiß auch nicht mehr, irgend sowas. Ja, wir sind übrigens gerade in der Halbzeit, nur mal so. Ach, hallo. Das sind zwei lustige Menschen mit zwei lustigen Lutschern. Genau, wir sollen da mal reinbeißen. Blaue Schaumstofflutscher. Genau. Einmal so. Ah. Tut mir leid, ich kann seit neuestem nicht mehr Lutsche sagen, egal. So, also ich kann die Lutsche und nicht mehr ohne Zähne. Jetzt Zeit in Berlin hat jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das wird sein. Ich hab den krank geworden in Berlin, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Oder guckt euch mal nebenbei meinen letzten Tweet an, den ich abgesetzt habe. Jetzt muss ich auch noch Twitter aufmachen, hei. Obwohl ist ja Halbzeit, da kann man ja mal. Wer castet alles? Ich. Otto, Edelberg, René und? Ich. Ich. Ich. Okay. Ich. Ich. Und ich. Also Antwort und der Elektrobier. Genau. Und wir sind live und wir zeichnen auch auf und wir verpodcasten das auch. So, das ist immer völlig schmerzfrei. Richtig. Ich nutze aber mal ganz kurz die Halbzeit, um. Und was wird alles nachher wieder rausgeschnitten? Gar nichts. Hier wird nichts geschnitten. Firmennamen werden rausgepiept. Ja, ich setze da einfach überall Schnordwind ein, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Nee, dann nimmst du aber bitte bei jedem zweiten Ding, nimmst du bitte dann Schachcast. Und Spieleabend. Genau. Okay. Das heißt, das Stream ja schon. Genau, du nimmst einfach für jedes Ding, was du rauspiepen musst, nimmst du irgendwie Schachcast, oder Spieleabend, irgendwie sowas. Kannst du nicht irgendwie ein Skript schreiben? Ich hab da so ein Schnordwind-Smartphone. Ja, oh, nee, meins ist von Spieleabend. Ja, ihr guckt euch mal die Werbung von Schachcast an. Ja, genau. So, jetzt gibt's noch Nachrichten mit den Tagesthemen. Genau. Die guckt ziemlich ernst. Müssen eigentlich solche Nachrichtensprecher immer so ernst gucken? An Fasching haben die, glaube ich, Hüte auf. Aber gucken genau so ernst. Erstens das und zweitens haben die dann auf der Wange so einen Kussmund. Einfach so, weil es so ganz fesch ist dann. Mhm. Nach jeder Meldung gibt's einen Tusch. Ja, Tote bei Aufstand. Was war? Aserbaidschan arbeitet immer noch an Atombombe. Nordkorea enthüllt neues Hackerzentrum. Habt ihr das Bild heute gesehen? Ja. Angela Merkel wiedergewählt. So. Nee, dann kommt. Welches Bild eigentlich auf Facebook? Nee, da gibt's dann hier Nelson.wave. Kim Jong-un looking at things, und zwar hat er diesmal auf einen, weiß ich nicht, Computer oder Terminal geguckt, was seine Armee da produziert hat. Ich kann nochmal abstimmen. Ich suche gerade mal einen Link raus, wenn ich den hier noch finde. Warte, ich kann auch noch abstimmen, aber das Problem an der Sache ist, das zählt nicht, weil bei mir ist es immer noch auf 14%. Ja, wählt ihr? Kasachstan. Genau, natürlich. Die SPD. Was ist das denn? Obwohl das eigentlich schon Hacking Things ist, oder? Das wäre eigentlich schon ein schöner neuer Tumblr-Channel. Kim Jong-un Hacking Things. Hacking at Things. Hacking at Things. Es sieht so unglaublich professionell aus. Irgendwas da leise. Schön, finde ich die Clownsnase auf der Maus. Ja. Das ist Red Nose Day. Hat der zweite von links, hat der Portemonnaie hinten in der Tasche? Ja. Oder freut er sich? Zweite von links. Der freut sich so, den Boss zu sehen. Was ich mir aber, die Frage, die ich mir bei der Antenne stelle, ich meine, das sieht ja eher aus wie eine Antenne für irgendwie terrestrisches Fernsehen oder sowas. Nein, das ist einfach nur ein schiefer Winkel. Das ist ein Wäscheständer. Richtig, entweder das oder das ist ein Ventilator. Und dahinter, das sieht ein bisschen aus wie eine Rattenfalle. George Foreman-Grill. Aber es ist ja schon geil, dass die erstens so einen großen Computer haben, dass die sich den überhaupt leisten. Und sie können ihn rollen. Und ich glaube nicht tragen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube eher, dass es irgendwie so ein Piano ist, so mit so einer Rolle drin, die sich dann dreht und die dann wieder spielt. Jetzt, aber jetzt guck doch mal bitte eben direkt darunter das Weiße. Das ist das Original-Keyboard zu dem Computer. Das ist alles Show, was sie da haben. Geil ist auch der Ausschalter an der Seite, hat ja auf jeden Fall schon lobend erwähnt. Ja, sowieso überall diese Kippschalter. Kippschalter, es hackt, ey. Das geht nicht. Ja, sowieso über der Tastatur einfach mal eine Reihe Kippschalter. Aber das. Ja, ich meine, da werden die Bits noch per Hand gesetzt. Scheiß auf Assembler. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Ultracoder 1.0, Bestätigung. Ja, das ist richtig. Wie früher am Alter. Da hast du auch alles schön per Hand gemacht. Jetzt wissen wir auch, warum die Leute da so krumme Finger haben, weil die müssen immer ein aus 1, 1, 1, also 0, 0, 1, 1. Was denkst du, wie schnell du da schalten musst, dass du hier auf 56 Baut kommst? Richtig. Ich bin mal ganz kurz Halbzeit machen. Ja, ich fröne auch mal eben der Rauchersucht. Hatte ich mitbekommen, Nordkorea hat ein neues Autorennspiel. Ja, habe ich schon gespielt, war interessant. Ja, war ein bisschen Augenkrebs gemacht, aber solange man da nichts dagegen hat, kann man spielen. Habe ich gehört, ich habe es nicht selber gespielt, das wäre mir ein bisschen zu. Naja, Nerd-Korea. Wenn es weitergeht, gibt es noch Sims aus Nordkorea oder sowas. Ja, das sind dann so, kann man dann Atombombenzüchter in einer Atombombenplantage werden. Atompilzzüchter in einer Atompilzplantage werden. Otto Rehak. Wer ist eigentlich Otto Rehak? Ach, ehemaliger Nationaltrainer Griechenland. Okay. Steht da. Der war Trainer, als Griechen WM-Meister wurden. Bist du irgendwie Weltmeister? Was? Waren die nicht nur Europameister? Ich weiß es nicht. Die haben gerade WM gesagt bei ARD. Ach so. Oder ich habe mich verhört. Sein. Mein Nacken tut weh, eure auch? Nö. Erstaunlich gut. Dann hau nicht drauf. Nee, ich habe gerade, nee, ich sag's nicht. Wieso sag es, dann kommt wieder Werbung für irgendwen, wird dann überspielt. Ja, stimmt. Ich habe da eine kleine Wunde und habe den mit Uhu eingeschmiert und jetzt ist der Uhu, hat sich da reingeklemmt. Der Uhu-Stick, meine ich, der gelbe, zusammen mit einem... Hast du irgendwie eine Dokumentation vom Ersten Weltkrieg gesehen, oder was? Das macht man beim Boxen auch noch. Ja, echt? Katzkleben, ja, ja. Katzkleben, Naja, du hast halt, gut, das ist die billige Variante, es gibt auch einfach Cut-Streifen, das sind so eine Pflaster in Streifenform. Die sind irgendwie ein bisschen besser und schöner und sowas, aber... Dürfen die, wenn sie bluten, nicht boxen? Ich weiß es nicht. Ich guck kein Boxen. Dann halt nicht mehr so gut. Ich meine, beim Umständen. Fußball dürfen, müssen die erst verarztet werden, dann dürfen sie wieder aufs Spielfeld. Ja, das wäre aber beim Boxen so ein bisschen langweilig, wenn jedes Mal, wenn jemand blutet, der erstmal den Ring verlassen muss. So oft bluten die doch gar nicht. Och doch. Also so Cuts, glaube ich, sind da schon die Regel. Ich guck's jetzt auch nicht wirklich oft, aber wenn, dann wurde da geblutet. Echt? Guckst du dann da an die spannenden Stellen und ich immer, wenn's langweilig ist? Nö, ich guck auch nur, wenn's langweilig ist. Ich glaube, das liegt in der Natur des Sports. Du siehst wenigstens Blut. Der Herr Ader hat einen komischen Bart. Ja. Knox. So, die haben jetzt wie lang 10 Minuten über Rehakel berichtet und ungefähr 3 Sekunden über den Mist, der da in Ungarn vor sich geht. Ja. Neue Verfassung. Okay. Also Ungarn ist ja, also muss ich jetzt ganz kurz mal ohne Ironie sagen, Ungarn ist ja echt der letzte Scheißdreck, was die machen. Die haben tatsächlich sich gegen Juden geäußert. Das ist, ach, die haben jetzt auch noch eine 30 Sekunden über den Engel mit Eisaugen berichtet. Sehr cool. Nee, egal. Auf jeden Fall, in Ungarn haben die sogar gegen Juden gehetzt. Das war nicht, also, das ist immer echt. Glaubst du, was Israel? Ja, aber Israel ist religiös. Bei Ungarn ist es, noch nicht mal religiös. Können wir jetzt mal wieder Fußball spielen? 20 Sekunden. Zumindest bei mir. Also bei mir noch, demnach dann noch 5, 4. Bei mir sind es 10. Und wieder irgendwelche wirre Schauspielversuche für eine Sendung, die demnächst in einem gewissen Kanal laufen wird. Oha. Geil ist auch, du siehst die Werbung, nur noch 20 Sekunden und dann sind die 20 Sekunden vorbei und was kommt? Noch eine Werbung. Hey ARD, das ist nicht, wie du es machen solltest, verdammt. Ich frage mich eigentlich, wenn alle GEZ-Gebühren bezahlen, darf man denen dann sagen, dreht keine deutschen Filme mehr, sondern kauft gute aus dem Ausland? Sagen kannst du es schon, es wird keine machen. Gutes, jetzt kommt... Petition starten? Jetzt kommt, warte mal, nachdem die erste Werbung nach dem Countdown vorbei ist, kommt jetzt eine Werbung, die nur beschreibt, wie geil eigentlich das ARD ist, indem sie sagen, welche Filme sie alle zeigen, die sie nicht selbst gedreht haben, sondern einfach nur eingekauft haben. Ja. Wenigstens gute Filme. Ja, ja, übrigens alles amerikanische Filme nach 23 Uhr kommen die. Okay. Jogi Löw schiebt seine Zunge raus und zeigt einen Daumen hoch. Ja, damit will er sagen, er steht und ich würde gerne lecken jetzt. I like to lick. Gibt's da auch schon ein Meme? So Kim Jong-un licking things? Ja, es gibt ja dieses Meme, dass Kim Jong-un dauernd Sachen essen will. Ja, genau. Can I eat this? Ja, genau. Can I eat this? Richtig. Can I eat this? Das ist, es ist ein unglaubliches Meme geworden seit, ich weiß nicht, bei Kim Jong-il schon so? Nee, der hat bloß Sachen angeguckt. Ach, richtig, der hört das mit den Frauen, jetzt ist es der mit dem Essen. Nee, der hat ja auch Frauen. Ja, aber der vorher, der war ja so Frauenfetischist. Was ist denn Frauenfetischist? Ein Mann, der auf Frauen steht. Oh, das ist ja was ganz was Neues. Ja, voll ist ja, fetisch. Sachen gibt's. Wir haben 100% unserer Hörer verloren. Also alle? In einem? Nee, ich sag ja nur ein. Oh, warte mal. Nee, ach, auch noch den anderen. Rechne mal. Ah, nee, jetzt sind wieder welche da. Ja, redet manchmal noch mit dir auf. Ihr sollt reden, verdammt. Ja, also ich gucke jetzt gerade mal. Wiederholungen, wie immer. Diese tollen Tore nochmal, alle. Trifft sich. Der Ball ist voll getarnt, der ist grün. Teilweise. Kasachstan. So, jetzt reden da ganz, jetzt sehen da zwei Leute. Aber also hier Borat kommt doch aus Kasachstan, ne? Ja. Ach. War der nicht daher? Ja, doch, ja. Okay, gut. Das war der Diktator, ne? Nein. Doch. Das war der mit dem Bart. Ich meine, der Schauspieler, der hier. Ja, das ist der Schauspieler, ja. Chaplin? Ja, Stalin war ein super Schauspieler. Ja, die Stummfilme waren gut, aber als dann anfing zu reden, war Mist. Der Tonfilm hat so viele Karrieren zerstört. Stalin, Chaplin. Und die haben alle ihn hinten dran. Hm. Eine Stracken! So viel dazu. Es gibt übrigens eine Eisenbahn, Modelleisenbahnmarke, die heißt Merkelin. Mhm. Nicht ganz. Ich brauche mehr Cola. Penicillin. Also ich würde jetzt noch ein Bier trinken, aber ich habe keins mehr. Ich bin ein bisschen unvorbereitet. Das ist aber eine gute Idee. Ja. Nee. Und jetzt kommt der Spotto wieder. Ja, jedes Mal, wenn Deutschland ein Tor schießt, trinkt er. Oh. Ja, was geht denn jetzt auf einmal mein Ton wieder an? Was soll denn die Scheiße? Das bleibt bei 3:0 wie immer. Die laufen übrigens jetzt wieder hin, glaube ich, oder? Ach nee, das war bloß Aufzeichnung. Irgendwie laufen die weg. Wo laufen sie denn hin? Ja, wo laufen sie denn hin? Wo laufen? Ja, wo laufen sie denn? Die laufen im Kreis. Das ist keine Formel 1. Nee, die sind wirklich im Kreis gelaufen. Aber ich halte jetzt mal die Wette, dass Deutschland nicht mit 3:0 gewinnt, sondern dass da auf jeden Fall noch Tore fallen. Das fällt halt um. Ja. Wie macht man eigentlich 0,0%iges Bier? Das geht eigentlich nicht. Wasser. Man kriegt also irgendwas bist da doch gern, damit es Bier ist und nicht nur irgendwie Hopfen in Wasser. Nö. Normalerweise entziehst du dem Bier wieder. So lange, bis der Alkohol weg ist. Ja, was bleibt das, ja, ne? Nee, Alkohol verschwindet. Ja, Mythos, dass Alkohol so schnell verkocht, also zumindest beim Kochen. Also eine Rotweinsauce hat durchaus noch Alkohol. Übrigens, bei der Umfrage habe ich gerade gesehen, ist der Sieg auf Kasachstan auf 13% geschrumpft. Also wir müssen wir müssen uns da nochmal ranmachen, also das kann ja nicht sein. Genau. Der Kommentar in der ARD, wenn wir das wirklich schaffen, das in irgendeiner Art und Weise auf 20% oder 25% zu kriegen, das will ich wissen, was die dann dazu sagen. Oder die sagen ja wieder, ach, die Bekloppten von Möb-Möb waren wieder am Werk. Dieses Internet. Ja, richtig, von dem alle reden. Ja, die ARD wird sich dann sagen, ach, das Internet wird sowieso keine Zukunft haben, wir wussten das schon lange, deshalb nutzen wir es auch nicht und deshalb. Also wir merken ja, die ARD hat einfach keine Erfahrung mit dem Internet, ne? Die machen übrigens jetzt weiter. Ja, richtig, stimmt. Naja, die Uhr läuft noch nicht, da passiert noch nichts, Punkt. Ja, ja, aber die laufen schon wieder mal in Position. Was Medvedev spielt auch mit, oder was? Was? Ja, ich meine, der hat ja jetzt nichts mehr zu tun. Also, ja, und da habe ich gedacht, hey, spiel ich mal ein bisschen bei Kasachstan mit. Hm? Gehört ja eh zu uns so. Richtig. Hm? Jetzt haben die als Alternativen zum ARD-Stream da getwittert. Okay. Decke. Also bei mir läuft's wieder. Ja. Ich habe einen anderen Stream jetzt. Also der läuft relativ gut und leckfrei. Also leckfrei. Ich weiß nicht, was du wieder denkst hier. Nicht für den Yogi. Welchen Stream, 424, welchen Stream hast du denn? ATD.net. Kenne ich nicht. Er hat die Arschkrampe bei zur EM irgendwie immer einen Link geschickt. Okay. In den Chat gesetzt. Das hast du dir gemerkt. Nö, ich hab einfach mal hier Lesezeichen gesetzt. Das kannst du. Oh, das war jetzt so. Eieiei, wie konnte das nur passieren? Ja, hast du aber jetzt wirklich echt ein Ding. Das war. Das geht schon los. Das sein soll. Da hat übrigens gerade jemand eine Wette gewonnen. Yes. Also 424, ne? Was denn? Ja, ich hab die Wette gewonnen. Ja, welche Wette? Ja, du hast gesagt, da fällt kein Tor mehr und da ist gerade ein Tor gefallen. Ja. So, und was machen wir jetzt? Gar nichts. Ja, du kannst dich freuen, du hast eine Wette gewonnen. Yay. Yay. Haben sie sich aber auch Freude erlangt. Mhm. Level up. Richtig. Nicht XP. Aber pass auf, gleich nimmt dein Mana ab. Nee. Aber auf meinen Heinrich Schmidtgall. Also, das war ein Deutscher und der hat aus Trikot angezogen und dann Tor geschossen, das weiß ich doch. Damit es nicht so langweilig wird. Genau. Ja. Aber wir haben noch nicht wie gegen Schweden 4-0 geführt. Also so knapp kann es nicht werden. Wie war das noch? So wie die jetzt die erste Halbzeit gespielt haben, ich meine, dass die sich jetzt haben so ein Ding einschenken lassen, das war ja nur wirklich vielleicht auch bloß einfach Anstand. Ja, also was machen wir jetzt noch? Letztes Mal haben sie kein Tor geschossen, ne? Die Armen. Nö. Die armen Deutschen nicht. Das waren 3 Eigentore von Kasachstan. Kasachstan hat kein Tor geschossen. Fips Asmus tweetet gerade, ich dachte, das ist voll abgestürzt. Der Gomez hat sich erkältet, weil er zu oft im Sturm gespielt hat. Oh, na. Hey, und du knisterst auch noch dabei, während du das sagst. Das ist echt schlecht. Das Hallo? Weiß ich nicht, irgendwer knistert hier und ich schieb's einfach mal auf ihn. Nee, ich weiß nicht. So, und wer von euch bitte folgt Fips Asmussen? Besser? Weiß ich nicht, jetzt ist knistert halt keiner mehr, also. Ja, das war dann ich. Gut, ja, dann ist es besser. Ah, okay, bei Problemen mit dem Livestream, Alternativen gibt es hier oder hier. Okay. Musst du draufklicken? Ja, nee, mach ich aber nicht. Boom. Ja, richtig. Kasachstan weg. Richtig. Nee, lass mal. Waren das dann auch die Nordkoreaner oder? Naja, hat sich wieder mal eine Rakete verflogen? Nee, das waren dann die Südkoreaner unter der Führung von Psy. Im Nachhinein waren es immer die Nordkoreaner, die beanspruchen sie es einfach für sich. Ja, richtig. Atombombe, ja, waren wir. Sorry. Ja, richtig. Aber die Raketen kommen doch gar nicht so weit. Ah, wollen wir trotzdem. Ja, genau. Wir haben Ballons dran gehangen. Unsere Technik. Ich fand das ja heute wieder so lustig. Also hier der Kim Jong, der hat ja heute wieder ein bisschen rumgeblasen, so von wegen, ja, und wo sie alles den Vergeltungsschlag, wo sie den überall hinschicken wollen und so. Und ich habe mir bloß so gedacht, ja, eure Raketen kommen nicht mal so weit. Hast du schon mal eine Atombombe am Zeppelin gesehen? Das ist für die viel zu fortschrittlich. Nee, die haben da diese komischen Lampen, die es da auch in China gibt, hier, wo die Katzen drunter hängen und da hängen sie dann ran. Wieso hat jetzt eigentlich mich retweetet? Wer war das von euch? Ich nicht. Ich weiß nicht, also ich habe auf den Account keinen Zugriff. Ich auch nicht. Es war der, tut mir leid, aber es tut ihm gar nicht leid. Wo ist der eigentlich? Warum? Der hört uns zu, oder? Der ist bei Twitter. Ach so. Twitter schreibt er. Hat er nichts Besseres zu tun? Und Spotto, wieso bist du aus dem Chat rausgeflogen? Ich hab ihn zugemacht, weil es ja nichts. Okay. Ich möchte ja nichts im Chat. Ja. Ja, und ich wollte hier ein bisschen ressourcenschonend unterwegs sein. Ja, wo ja so ein IRC auch... hey, ich hab hier einfach mal drei Fenster offen. Ein bisschen zählt. Oh, drüber geschossen. Der blonde Deutsche hat drüber geschossen. Ja, der Reus. Der Arier hat vergeben. Wenn wir schon dabei sind, dann fange ich gleich mal an. Eises trefft mit roten Sekt. Die Wiener Schnitzel mit Lagerbeer und der Sauerkraut. Eide Flutten fuck der Fahrten. Antomania mit Zinstruf und der Platten sacken Furz. Eichzahner Struf mit der, ja und so weiter. Wie lange hast du gebraucht, bis du das auswendig konntest? Ich kann das nicht aufwendig. Ich habe den Text, in dem das drinsteht. erstens das und zweitens bitte, was hast du genommen? Was? Das ist Chaplin, das ist ein Klassiker. Das ist die Ansprache aus Der große Diktator. Genau. Also im Originalen halt. Diktator, oder? Ja, genau. Demokratie, stunk. Liberty, stunk. Friesbrietchen, stunk. Das hört sich an wie so ein Telegramm. Ich muss dazu eigentlich noch das Rollen der Ehre rüberlegen und solche Geschichten. Ist jetzt eigentlich bei Fußball mal wieder was passiert? Nö, passiert nichts. Ja. Leute treten gegen Ball. Jetzt hat immer noch ein Deutscher den Ball. Sie treten den Ball. So, ja, was? Immer wieder vorkommen. Ja, irgendwie, also, ja. Spielt eigentlich von den Deutschen? Götze spielt mit. Reus. Kenn ich. Gündogan spielt mit, Neuer spielt mit, Lahm spielt mit. Matthäus ist nicht dabei. Nee, der ist verletzt. Was mit Völler? Der muss babysitten. Völler, der kennt sich gerade die Haare. Was? Nee, Lahm. Aber Lahm spielt mit. Letzter will auch nicht. Aber der Andi Brehme sitzt auf der Bank. Verloren. Was mit Klose? Was ist mit... Ach, Klose. Was ist mit Gomez? Ach, Gomez. Ach, das Kadira ist dabei. Aber da muss man schon dieses Z aussprechen. Gomez. Ist das ein spanischer Name oder was? Ja, der ist eingebürgert. Genau. Brasilianer, oder? Stellt euch mal bitte den Kadira mit kurzen Haaren und aufgespritzten Lippen vor. Nein, das tue ich nicht. Ja, es sieht dann aus wie Tiara Uhu, oder? Nein, wie Harald Glückler. Ganz genau wie Harald Glückler. Also gegen den hast du ja eine persönliche Vendetta, habe ich das Gefühl. Ja. So ein bisschen, ne? Ich habe mal, was ich vorher getweetet habe, stimmt. Tatsächlich, ich habe mal neben ihm gestanden und ich rieche heute nicht mehr nach Lavendel. Aber ich habe, also wow, wie man stinken kann, ja? Wie man stinken kann, wenn man Parfüm genommen hat. Du hast noch keine Gruftis erlebt, die ordentlich Patchouli drauf haben. Du hast noch nie in der Frauenumkleide. Du hast noch nie... Ich hab mir mal Schuhe gekauft in so einem Grufti-Laden, weil die halt wirklich recht schick aussahen und ich habe, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr gebraucht, um den Gestank aus den Schuhen rauszukriegen. Okay. Modergeruch oder was? Ja, halt Patchouli, ja. Riecht halt nach toten Menschen. Da wählst du die Schuhe eine Woche lang an, ohne die auszuziehen, und dann ist das Problem weg. Deutschen greifen an. Aber du hast noch nie Harald Glückler gerochen. Entschuldigung. Ich möchte Harald Glückler nicht. Du hast noch nie Harald Glückler gerochen. Der ist 1000 Milliarden mal schlimmer als alte Menschen, alte tote Menschen. Aber wie kommt man dazu, Harald Glückler zu treffen? Und zu riechen? Ich habe getroffen. Ich hab am Flug. Das ist eine andere Geschichte. Komm mal her, Harald. Genau. Hey, Harald! Komm mal auf eine Nase vorbei. Jetzt weiß ich nicht, wo du Fieber hast. Ich hab ist eine Allergie. Das ist ein anaphylaktischer Schock. Ja, richtig. Kasachstan ist jetzt übrigens wieder in der Offensive. Darf ich bitte zu Ende reden? Dankeschön. Bin ich voll dagegen. Lass mir eine Abstimmung machen. Und weg. Ja. Also du hast mal am Flughafen neben gestanden. Ich habe, das war in London. Wie was? Ja. Jetzt guckt doch Yogi aber böse, ne? Ja, nur weil die Möbel nicht unterbrochen haben. Ja, wahrscheinlich, das ja. Es gab kein Eyelight-Licking. Yogi ist der einzige Hörer. So. Ja, dabei haben wir ja 2.000.000 Hörer. Also, René, du hast mal... Was? René, in London neben ihm gestanden. Okay. Ja, war es eben noch ein Flughafen? Ja, London. Ja, auch in London gibt's Flughäfen. Nee, das ist kein Propaganda. Der Trainer von Kasachstan hat übrigens auch Schnupfen. Ah, cool, das verbindet mich gleich mit diesem osteuropäischen Land, von dem ich schon wieder vergessen habe, wie es heißt. Das ist nicht mal europäisch. Also Kasachstan. Kasachstan. Wie hat Karakas. Gandalf. Was? Gandalf? Gaskas? Ich komme nicht mehr mit. Die dadaistische Internationale, ich sehe es schon. Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. So. Also, René, du hast mal in London am Flughafen neben Harald Glücker gestanden, ja. Und der riecht nach Lavendel. Der riecht nicht nur nach Lavendel, aber er riecht vor allem nach Lavendel. Ach ja, und daher kommt wahrscheinlich auch der Spruch, und wenn er dann furzt, dann riecht's nach Lavendel, oder was? Ja, genau. Trink das Zeug. Boah. Also so wie andere... Der trinkt kölnisch Wasser. Also so wie man in Russland und wie man in Russland und Kasachstan irgendwie Abbeizer trinkt oder so, trinkt der Lavendel. Ja. Ja. Hauptsache es kracht. Richtig. Ich hab vorhin auf Galileo gesehen, dass man in China Eier isst, die in Entschuldigung. Dass du. Warum guckst du sowas? Ja! Warum guckst du sowas? Eier, die in Pimmi gekocht sind. Das war mal gut. In Pimmi gekocht sind, so. Und die Frau hat gesagt, ja, sie wäscht morgens die Eier. Also, die Hühnereier. Damit da keine Hühnerscheiße dran ist. Weil an ihre Eier darf nur Kinderpipi. Ja, super. Das ist den Geschmack. Eno, deine Frage ist beantwortet. Der Hund sendet heute noch selber. Also, von daher denke ich mir nicht, dass er da, moderiert. Nee, wollte ich gerade sagen. Also, er spielt wieder Weltverbesserer. Also, habe ich gerade auch gelesen. Weiß ich, was ich morgen höre? Ja, ich auf jeden Fall auch, wenn ich dann mal wieder am Arbeiten bin. Ich habe ja Gott sei Dank mal 3 Tage frei am Stück, nach 11 Tagen Arbeiten. Also, das reichte dann auch irgendwann mal. Aber Gott sei Dank gibt es dann in 3 Tagen wieder richtig gutes Podcast-Futter. Also von daher läuft das wieder. Ich habe ein bisschen davon getrieben, dass es diese Woche kein Grundrauschen gibt, leider. Aber das ist komisch. Es gibt nämlich erst das Nordwind in 5 Tagen. Du musst ein bisschen durcheinander gekommen sein mit deinem Kalender. Ich höre euch einfach nicht mehr zu. 4:24? Was denn? Ah, ich dachte, du wolltest nicht mehr zuhören. Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendein Thema, was ich verstehe. Gibt es. Da wollte gerade jemand was zum Grundrauschen sagen. Entschuldigung. Ja, gleich. Erst Ladies first. Also, ja, dann lass den René vor. Ich wollte gerade sagen, also René. Das war ein Witz, ne? Der war richtig gut. Ja, du wolltest doch irgendwie einen neuen Podcast starten, hattest du mal gesagt. Mach doch da mal in Werbung für, weil das könnte witzig sein. 4:04? Sollst du über einen Podcast starten? Nein, ich rede jetzt mit dir, René. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe leider vergessen, was du meinst. Was ist das Callcenter? Richtig, das mit dem Jan. Ah, sehr schön, ja. Ich meine, der Jan und ich haben ja schon einen Podcast, der heißt Das Grundrauschen auf yolobook.de. Nix. ja, aber wir werden bald vielleicht, wenn es dann auch irgendwann nochmal gebacken und in eine Mikrowelle gebrusselt kriegen, werden wir ein neues Projekt starten, eine Call-In-Sendung. Erst auf Mück, dann vielleicht auf Zenem und irgendwann auch mal im UKW-Radio, wenn sich das so ergibt. Wir werden eine Call-In-Sendung starten, wo wir eventuell zu zweit, aber vermutlich alleine die Anrufe behandeln werden und zu eigentlich jedem erdenklichen Thema mal reden können. Das heißt Abschweifen für Arme. Abschweifen für Arme, für richtig Arme. Für Arme. Genau. Für richtig, richtig Arme. Okay, das heißt also, diesen Podcast gibt es noch nicht. Gibt es noch nicht, aber wird es vermutlich bald geben, wenn der Jan und ich das mal, wie gesagt, noch gebacken kriegen. Gut, weil das hört sich witzig an und lustig an, dann tu mir mal einen Gefallen, wenn ihr dann da auf Twitter einen eigenen Account habt, dann folgt mir mal bitte. Ja. Gut. Was? Mich? So, ja, unter AdFluence, ne? Richtig. Um mal unsere Reichweite wieder ordentlich auszunutzen. Ja, genau, genau, genau. Und 424 jetzt, http.jolobook.de. Eure Fashion-Seite. Wo ist denn da das www? Dafür, dass du den Glücklos so ein bisschen überhaupt nicht leiden kannst, hast du aber mit Fashion schon ziemlich viel am Hut. Ne? Das ist das mehr so das Konkurrenzdenken, was dich da antreibt, oder magst du den nicht? Ich glaube, er mag eher mehr Rosen anstatt Lavendel. Lavendel. Ja, ich mag lieber Rosenduft und ich finde auch die Farben rosa und pink sehr schön. Hab auch selber schon verschiedene Schuhe in pink und rosa, mit Absätzen zwischen 10 und 20 Zentimeter. Aber vorne. Bald ein, wenn wir bald ein, damit er denkt, es geht aufwärts. Genau. Ja, genau. Wir sehen gerade im Livestream war das zu sehen aus der Zuschauertribüne, eine Frau mit Hasenohren in Deutschlandfarben, also schwarz, rot, gelb. Und hinter ihr ein Typ, der total angepisst ist, weil er nicht sieht. Das ist wie der Typ bei dem Footballspiel. The guy behind me can't see. Ja, genau das. Ein riesengroßes Schild hoch. 424, du könntest aber wirklich mal was tun für dein Geld. Was denn? Du könntest Geld dafür? du könntest dich eigentlich nochmal wieder bei Chessmail anmelden. Und, ach, gab's was Neues? Ja, es gibt eine ganze Menge Neues. So, und du könntest eigentlich mal hingehen und mal wieder für einen Monat Ruhe kriegen und dich mal wieder anmelden, weil du bist nämlich im Moment inaktiv. Ja, gut, dass ich jetzt gehen muss, wo ihr gerade Werbung macht für eure eigenen Podcasts und Sendungen und vielleicht. Ich habe für den Schachcast noch keine Werbung gemacht. Ich rede über Schachcast. Sagst du andauernd Schachcast? Das ist unterschwellige Werbung. Ich spiele gerade ARD und Tatort und ZDF und Wetten das. Also von ja, daher. Sehr schön. Super, klasse. Daumen René, hoch. Wir verabschieden jetzt alle den René. Genau. Tschüss. Schlaf, René. Schlaf gut. Zähne putzen nicht vergessen. Ja, ich werde morgen wahrscheinlich noch schlechter drauf sein. Vielleicht gehe ich morgen ins Krankenhaus, weil meine ganzen Medikamente helfen zwar super, aber morgen wird es mir nicht besser gehen. Alles klar. Wünscht mir Glück heute Nacht. Hau rein und gute Wetterung. Angenehme. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. So. So, welcher Podcast hätte jetzt als nächster gerne Werbung? Schachcast, oder? Der einzige Podcast, den ich hab. Also, ich hab ja nichts anderes als den Spielecast. Aber bin angemeldet. Da, ja, cool, dankeschön. Okay. Wir wollten ja sowieso hier, genau, auf Nordwind eine Rubrik zumindest starten. Ich überlege derzeit, ob ich nicht einfach noch einen neuen Podcast aufsetze, der dann anders heißt. Also nicht anders, aber eben anders. Anders, ja. In dem es dann eben um verschiedene Sachen geht. Zum einen das Konzept, was wir, glaube ich, schon mal mit dem Elo ein bisschen besprochen hatten. Beziehungsweise noch nicht, weil der Elo verdammt nochmal nie online ist. Ja, weil der verdammt nochmal arbeiten musste. Dieser. Er muss ständig Fußball gucken. Spießer. Was heißt hier Spießer? Ich habe innerhalb von der letzten 11 Tagen habe ich 132 Stunden gearbeitet. Also bitte. Ich habe teilweise 14-Stunden-Schichten geschoben. Nicht wenig. Ne? Mhm. So. Und ist das Ganze zulässig arbeitsrechtlich? Ich glaube nicht. Doch, ist es. Was? Doch, das ist zulässig. Wenn du jetzt wenn du im Sicherheitsdienst arbeitest, dann musst du vorher, bevor du anfängst zu arbeiten, einen Schreibeschrieb unterschreiben, dass du dich damit einverstanden erklärst, pro Monat mehr als 176 Stunden zu arbeiten, weil ansonsten dein Chef dich nicht öfter einsetzen darf. So, zum Ersten. Zum Zweiten musst du im Jahresende, im Monatsdurchschnitt, Minimum 176 Stunden gekriegt haben, maximal aber 284 Stunden. Das ist geltender Tarifvertrag hier in Niedersachsen. So. Das heißt, du kannst am ersten Monat und im zweiten Monat locker deine 284 Stunden machen, kannst danach aber auch Monate haben, wo du nur 100 Stunden kriegst. Hauptsache ist, du bist am Jahresende, wie gesagt, innerhalb dieser Toleranz und dann ist alles safe. Also ich finde ja, ihr habt eine super Gewerkschaft, dass die solche Tarifverträge aushandeln. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass das Bullshit ist. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn sich manche Arbeitgeber nicht an Tarifverhandlungen einfach beteiligen, können die auch keine Tarifabschlüsse machen. Mhm. So, das bedeutet einfach, du musst als Chef nicht irgendwo dran teilnehmen, bist also auch an diese Geschichte nicht gebunden. Das höchste, das höchste, was du haben, wo du dich halten musst, ist der Bundesmantelrahmentarifvertrag. Und der wird nicht durch Gewerkschaften festgelegt, sondern durch die Bundesregierung. Mhm. So, und wenn die dementsprechend was festlegt, kannst du dich daran halten. Es sei denn, das, was du an Streitwert hast oder was auch immer, ist da drin nicht geregelt. Und dann gehst du einen weiter runter. Das heißt, es gibt, glaube ich, für uns insgesamt 4 Manteltarifverträge, die geltend sein könnten. Mhm. Nee, aber also ich meine, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Gegenpart, also sprich eine Art Gewerkschaft oder so, die da halt mal auch mit verhandelt und sagt, Leute, nee, das ist Bullshit. Weil das macht die Verdi zum Beispiel. Mhm. So, und wenn die Verdi sagt, Leute, so geht das nicht, das kann nicht funktionieren, aber die Arbeitgeber sagen, ja, aber mit euch verhandeln wir nicht, dann ist das alles gescheitert. So, ne? Das ist halt eben das Problem. Genau, so hebelt man halt Gewerkschaften aus. Richtig. Indem man sagt, nö, mit euch reden wir nicht. Richtig. Das heißt also, wenn wir beide Streitigkeiten hätten und der Spotto zum Beispiel sagen würde, komm, ich vermittle mal zwischen euch und du sagst einfach, nee, ich will mit dem Spotto aber nicht reden, dann hat sich's erledigt. Denn, weil du machst einfach, ne, als Beispiel. Ich weiß, dass ihr miteinander redet. Aber hin und wieder, ja. Ich war schon kurz beleidigt. Nein. Hat er nicht mehr gesagt, welchen Part da jeweilig einnimmt. Richtig. Nee, aber wie gesagt, es ist schon alles geregelt und es ist auch alles pass. Das heißt also, ich kann mich nicht beschweren und meine Firma zahlt übertariflich und mein Chef hält sich halt auch daran, aber im Moment ist es halt auch so, dass viele Kollegen von mir krank sind und die natürlich auch ersetzt werden müssen. Ja. Und dann gibt's mal solche Brüllermonate dabei. Gut, das heißt also, wir können demnächst irgendwann doch nochmal damit rechnen, dass es eventuell ein Format auf Radio Nordwind, dem diskordianischen Podcast aus Cottbus, geben wird? Das könnte zwischen dem 8. und dem 20. April soweit sein, ja? Weil da habe ich nämlich Urlaub. Das klingt doch interessant. Mhm. Klingt schon mal nach einem Termin, den ich mir jetzt auf irgendwelches Totholz schreibe. Ich tue das hier ebenso. Aber dann spart mir bitte den 11. April raus, weil da feiere ich nämlich Geburtstag und da werde ich mit Sicherheit nicht allzu oft online sein, geschweige denn irgendeinen ansprechbar. Podcast. Richtig, ja, ansprechbar schon, aber ich werde an keinem Podcast teilnehmen. Weil da möchte ich dann doch mit meinem besseren Drittel Geburtstag feiern. Oh, nö. Nein, aber da können wir ja mal gucken, dass wir da vielleicht mal irgendwie was auf die Beine stellen. Ne? Ja. Ansonsten waren sowieso noch irgendwie, ich glaube, 1 bis 2 andere Kategorien neu geplant. Ich muss wahrscheinlich demnächst wirklich Redakteure beschäftigen und Sachen veranstalten. Aber dann wird es echt länger als die 20 oder 30 Minuten, die es bisher immer war. Ja, das. Aber da wollen wir jetzt an der Stelle nicht zu viel verraten, weil. Ja, gut, wer auf Twitter einfach mal Nordwind oder Elektrobier folgt, mit einem Bindestrich, also einem Strich unten dazwischen, weil Elektrobier war schon vergeben von irgendeinem Typen, der es seit 3 Jahren nicht mehr benutzt. Ich bin jetzt übrigens auch auf up.net, Anbot 3D. Das ist ganz unauffällig. Also, Werbung hier. Wenn das ist ein Scheißdreck. Irgendjemand hat die gerade bei Skype Spammer geschrieben, also. Nee, naja, das war aber auf René bezogen, das war ich. Ach so. Genau. Wegen dem YOLO-Book. Okay. Was auch immer das ist, aber gut. Wollen wir das wirklich wissen? Nein. Es sei denn, die 424 will das wissen. Nein. Normalerweise früher wäre hier noch was anderes gekommen. Das mache ich nicht. Warum nicht? Nein. Nee. Ich mach das nicht. Och, Menno, du bist gemein. Das ist in Nürnberg auch immer noch Fußball. Also, ja, ich hab hier mal zurück. Das ist wirklich spannend. Die schubsen da so einen weißen Ball, weiß-grünen Ball da so immer hin und her. Ja. Die schießen einfach kein Tor. Obwohl. Nee. Gut, kommen nein, wir jetzt. Aber nein. Kommen wir zum Schachcast. Ich habe diese Woche ziemlich gut gelacht. Die letzte Ausgabe von NSL, also wer es nicht kennt, bei Schwabenland, begrüßelter Menschen, die waren jetzt in der letzten Ausgabe beim Türken. Im Spitteleck? Nee, ich weiß nicht, die haben sich da wohl ein neues Etablissement gesucht oder suchen müssen und waren da beim Türken. Also das Soundbed aus türkischer, weiß ich nicht, brauchtümliche Musik war dann schon irgendwie ziemlich entspannend drunter. Also es war schon irgendwie eine sehr, sehr skurrile Szene. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es war das Spitteleck. Und sie haben aber gleich verkündet, dass sie da ebenfalls nicht mehr wirklich gern gesehen sind und sich was Neues suchen müssen. Was für ein Zufall. Also das war der alte Laden, ne? Nee, aus dem alten Laden sind sie rausgeflogen und sind jetzt in einem neuen Laden, wo sie aber auch wohl nur ein einziges Mal drin sein konnten oder sowas. Ja. Also eine türkische Kneipe, die Spitteleck heißt, ist irgendwie auch schon... Ach, das war nur ein Soundbett. So, wir können übrigens wieder trollen. Ab jetzt können die Spieler bewertet werden. Was? Mhm. Geil. Okay, Attacke. Ja, aber die Trollgeschichte nehmen sie ja nicht mit rein. Aber wo kann man denn die Spieler bewerten? Du scrollst runter und klickst auf Spielerzeugnis. Okay. Wie was? Ich kann die Kasachen nicht bewerten. Was sollen die Scheiße? Warte mal. Vielleicht weil du zu auswählen bestimmt aus. Ich kann auch nicht auswählen. Ja, ich auch nicht. Das ist schon irgendwie für eine Umfrage ziemlich einseitig, finde ich. Aber gut, ist auch NDR, also von daher. Bei mir ist jetzt auch der Link zum Bewerten irgendwie weg. Hat den noch mal jemand für mich? Ja, der läuft übrigens auf dem MDR und nicht auf der ARD. Finde ich gerade ziemlich interessant, aber irgendwie funktioniert das auch nicht. Jetzt vergebt jetzt eure Noten für die DFB-11. Aha. Ja. Und später dann für die anderen, oder wie? Warum da für den Neurer, weil ich meine, der hat ja im Prinzip das 3-1 reingelassen, ne? Ja, das wollte ich sagen. Also ich habe ihm schon eins gegeben. Weil er rein... Oh, da schreit gerade jemand? Nee, doch nicht. Nee. Gut, ich glaube, ich habe jetzt alle... Wir können uns, glaube ich, auch den... Ach nee, den Yogi-Kit dürfen auch nicht bewerten. Das finde ich auch irgendwie lame. Das ist doof. Hä? Oh, wie fies. Die haben den Neuer aber fies bewertet. Leg dir einen Ball rein. Das Kann man den Schiri bewerten? Gelb steht ihm nicht. Ey, das ist Pac-Man. Wer war nochmal die Torschützen, die kriegen eine 6. Der muss aber die Bälle fressen, oder? Aua, und das noch ein Spiel. Da ja schon jeder mit dem Fuß dran war. Mhm. Lahm ganz klar auch eine 1. Ach. So, wo? Ich kann noch nicht mal bewerten. So, Özil, 6. Ich finde, das hat funktioniert! Ah! Hilfe! Ich find's ja irgendwie lame, dass du das nicht drin. Das, ey, aber ich kann jetzt ganz ernsthaft, ich kann nicht, kann ich nicht. Der Computer ist einfach scheiße. Ja, ist er auch, aber nee, kann ich nicht. Ich habe hier einen schwarzen Bildschirm. Das ganze Wochenende, schwarzer Bildschirm. Hier steht unten. Soll ich da drauf drücken oder was? Jetzt geht er. Hast du dann so ein Apfeldings? Weil nein. Das ist hier ein Flash. Nee, ich hab ein Apfeldings. Und ich hab dem Bösi gerade 6 gegeben. Wer war denn jetzt die Torschützen? Das müssten wir mal recherchieren. Götze? Lahm? Lahm hat kein Tor geschossen. Ach nee, der hat hier bloß vorgelegt, ne? Richtig, genau. Zweimal Götze, einmal Gündogan. Ach, zweimal Götze? Mhm, ich meine wohl. Aber der müsste ja eine 12 kriegen. Nicht so nach dem Motto, mehr Tore. Gleich. So, und? Da waren sie wieder knapp dran. Ja. Aber Sachen haben halt doch noch ein Torwart, ne? Ja. Aber wieso kann... Ey, was soll das hier? Ich meine, Fußball wäre prinzipiell sowieso viel einfacher, wenn es keine Torwarte gäbe, ne? Ja gut, aber nee. Wenn es keine was? Ja, ohne Torwart wäre Fußball doch wesentlich einfacher. Warte mal, ich gehe jetzt mal in den anderen Internetzugang hier. das andere Internet. Richtig. Ja, ich habe sogar drei. Ich habe dreimal ein Internet hier. Hast du die alle schon runtergeladen? Und ausgedruckt. Und ausgedruckt. Richtig, genau. Haben Sie noch Internet? Nee, ist heute leider aus. Ja, richtig. Ich hätte auch nur gerne 500 Gramm davon. Ah, wählen Sie. Kriegen wir noch einen. Hoppala. Sag mal, ist das hier A-Jugend gegen C-Jugend? Besoffen oder was? Ey, Schiedsrichter, das darfst du jetzt aber mal. Ich hab ihn gefallen. Genau. Geil, wählen Sie eine Mannschaft aus. 26.03.2013. Das ist heute. Ja, aber so, was machen wir denn jetzt hier? Neuer, vier. Wer von euch hat dem Neuer die 0,3 gegeben? Ich nicht. Was? Die, 0,3. Der 0,3. Ach so. Also von mir hat er die 1 gekriegt. Der Neuer? Ja, von mir auch. Neuer ist ein Bayern-Spieler, kriegt erstmal eine 6. So. Schmelzer ist ein Dortmunder, der kriegt sowieso eine 1. Boateng kenne ich nicht. Also. Neuer hat bei mir 4,3. Also ich finde ihr bist ja schon ein bisschen biased, ne? Ich? Nee. Ja, der ist Bayern, nee, kriegt von mir 6. Nee. So, Kedira. Der Reus ist blond, der kriegt von mir eine 1. Gündogan kriegt eine 1. Reus kriegt eine 1. Özil, naja, komm, will ich mal nicht so sein, krieg ich eine 5. Uiuiui, gelbe Karte, oder? Na, Schiri? Nee, hat sich bloß einen Arm gepackt, oder? Ja, aber der hat seine Vibratoren. Sein Vibrator überprüft. Was zum? Das war aber doch auch knapp, ne? So, was mache ich jetzt hier? Rang? Was ist denn hier eine Rangliste? Okay. So. Da fliegt doch nur der Ball. Ja, aber die wollen unbedingt ein Tor, soweit wie der schießt. Ein Tor wäre jetzt auch passend, ne? Richtig. Ich meine, Fußball so zum Gewinnen auch echt helfen. Es sind ja auch nur noch, was ist es, 15 Minuten bis hier... Ist das nicht oft so, dass die beim Kinderfußball die Tore nicht zählen? Ja, doch. In USA. Wieso kann man Cover? Das sind doch, ich meine, da brauchen wir doch nicht so lange. Es sind doch plus zwei. Ich finde das aber echt so ein bisschen Nationalverhalten, dass man Kasachstan nicht bewerten kann. Die Deutschen würden den allen eine 6 geben. Ach, heute nicht. Nö. Also der Neuer, gut, der ist unter ferner Liefen, der kriegt von mir eine 7 oder so. Machst du eine 6 und eine 1? Ja, geht ja leider nicht. Aber man kann ja auch nur einmal bewerten, das ist doof. Ja, siehst du, das ist nämlich Hightech, deswegen läuft das die Spielerbewertung übers MDR, weil bei dem anderen kannst man ja ständig abstimmen. Wollte ich gerade sagen, das macht ja auch keinen Spaß. Dadurch habe ich gerade nichts anderes zu tun, außer abzustimmen, oder? Ja. So, komm, weg. Oh, die Deutschen bauen eine Mauer auf. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ach komm, bei den Chinesen hat's auch funktioniert. Die haben da einfach ein bisschen größer gedacht. Richtig. Die haben aber von uns, naja gut, damals konnten wir nicht sagen, dass sie von uns kopiert haben. Die stand, nee, echt nicht. Die stand schon ein bisschen eher. Ja, aber bei uns hat sie doch auch funktioniert. Es sind keine Mongolen rübergekommen. Stimmt. Jetzt kommen sie mit dem Flugzeug. Jetzt kommen sie einfach von der anderen Seite. Die laufen einmal quer um die Welt rum. Genau. Und dann irgendwie nach 3 Monaten. Jo, bist du noch da? Ja! Schmeiß mich. Ich glaube, Jupp ist ein traditionell mongolischer Name. Das ist nämlich auch die, also die Zelt nennt sich auch die Juppe. Ja, sag ich doch. Oh. Jupp heißt der Kopfknacker. Wer? Jupp. Die Namen haben doch immer eine Bedeutung. Der Kopfknacker. Die Mongolen gelten als aggressive Menschen. Deswegen ja, aber lecker Buffets machen sie. Wobei, ich meine, wenn man also guckt, wo die Mongolen überall gewesen sind, also die haben das wirklich, glaube ich, probiert mit einmal rum. Ich meine, die waren ja schon teilweise bis Mitteleuropa. Naja, halt rum oder sowas, ne? Song Contest. Ja. Die wollten halt auch mal mitmachen. In weiser Voraussicht. Der Obertongesang kam dann zu geil an und deswegen haben sie es dann gelassen. Und wisst ihr auch, wer jetzt den Titel für die Mongolen beim ESC schreibt? Ralf Siegel. Also wie für fünf ja, andere Länder. Kann das ja nur klappen. What could possibly go wrong? Oh. Leute, macht das nie wieder, wenn ich gerade was trinken will. Was? Bitte was? Wieder kein Tor. Nee. Ach, wer ist er denn? War es ein Torwart? War Torwart. Der hat irgendwie so ein echt hartes Gesicht, so gleich gibt's Ärger. Hey, du kommst hier nicht rein. Was ja von einem Torwart jetzt eigentlich nicht schlecht ist. Der Ball fühlt sich so unbeliebt, darf nirgendwo rein. alle treten, das ist alles Mist. Der muss sich dann nachher erstmal wieder zu seinen Freunden legen und dann erstmal so einen Ballkreis bilden. Wir bilden einen Ballkreis. Ey, lass uns doch mal drüber reden, ne? Ja, ich finde das voll nicht okay. Die tritt mich da 90 Minuten lang durch die Gegend und dann darf ich noch nicht mal rein. Aber das Schöne ist, ich war auf Gras. Aber weißt du, ich meine, im Endeffekt, ne, ich war ja dabei. Richtig. Und dabei sein ist ja alles. Oh Gott, wir hätten viele sprechen müssen. Wie tanzt ein Ball eigentlich seinen Namen? Ja, Balltanz. Walzer oder so. Obwohl, Walzer ist auch nicht schlecht. Da gibt's ja immer den Wiener Opernball. Herzlich willkommen zum Niveau-Limbo. Deutschland gegen Kasachstan. Es geht noch sehr viel tiefer, finde ich. Hoffentlich gibt's Verlängerung. Nee, leider nicht. Ja, dafür muss erstmal Kasachstan noch die zwei Tore zum Ausgleich schießen. Richtig. Bisher sieht das nicht unbedingt danach aus. Leider. Ich glaube, in den Vorrunden wird das dann auch rausgewürfelt. Ja, richtig, genau. Hey, die Kinder dürfen die um die Uhrzeit überhaupt noch wach sein? Ja klar, genau. Die Eltern wollen das Spiel sehen. Wie war das Aufschrei? Ist ja nicht wie bei Justin Bieber-Konzerten, wo die kleinen Kiddies dann rausgeschmissen werden, wenn die Zeit rum ist. Naja, das Problem ist ja, die müssen den Sänger ja auch mit rausschmeißen. Dann? Es ist hier, ist der die Fellmütze, ist die nicht mittlerweile 18? Darf die nicht schon Auto fahren? Ich glaub ja, Auto fahren, ja, aber kein Alkohol trinken. Ja, ist ja in Amiland eh nicht das Problem. Doch sehr er ist Kanadier. Ja, umso schlimmer. Lebt der nicht mehr da? Ach, der wurde doch bestimmt eingekauft von irgendwem. Naja. So, was gibt meine... Ich glaube, der lebt im Privatjet inzwischen. Ja, bestimmt. Der lebt da bei Hilton. Bei Paris? Paris. Genau. So, und einmal eins zum Thema Niveau. So. Schlecht. Mach besser. Genau. Schulz. Wir haben heute eigentlich auch noch überhaupt nichts für unseren Explicit Tag getan. Finde ich auch irgendwie schade. Eure was? Explicit Tag auf iTunes. Gesundheit. Und was? Expliziter Inhalt. Ja, dann alles fürs Ich glaube aber nicht, dass das hier auf iTunes landen wird, oder? Also wenn es im Feed vom Spieleabend, weil das ja heute der Ersatzspieleabend ist, landet, dann schon. Was denn? Da gibt es einen iTunes-Feed, glaube ich, dazu. Ansonsten machen wir das über den Schachcast. Genau. Hauptsache, wir kriegen den Explicit-Tag, also deswegen Penis. Richtig, genau. Dann machen wir es richtig. Dann machen wir es wirklich richtig. Hitler. Ah, Godwin wurde gerissen nach meiner Aufnahme, sagt 2 Stunden. Wie lange sind wir jetzt schon dabei? Dafür gibt's aber mindestens eine Kapitelmarke, oder? Ich muss mal sehen, ob ich echt noch den Bock habe, da Kapitelmarken zu erstellen. Ich glaube eher nicht, weil ich muss diese Woche oder ich möchte diese Woche noch einen eigenen Podcast produzieren, der ebenfalls Kapitelmarken hat. Ja, gut. Und ich habe verdammt nochmal Technik aufzubauen, wenn sie denn mal ankommt. Oh, zu spät. Also das wird kein Tor. Nee, stehen sie schon wieder hinten drin. Ich kann es ja mal kommentieren. Deutscher tritt gegen den Ball, Deutscher tritt gegen den Ball. Ein noch ein Deutscher tritt gegen den Ball. Ein neuer Deutscher tritt gegen den Ball. Also jetzt anderer. Der Ball da. Die Blauen laufen zum Ball. Jetzt ist er da. Und der Ball geht ins Aus. Genau. Ja. Aber der Kasachische Trainer sieht schon ein bisschen pisst aus, oder? Oh ja. Achtet mal jetzt bitte auf dieses Tor, von dem da jetzt gleich abgestoßen wird. Da ist so ein blau-weißes Plakat da oben drüber. Wenn die das jetzt gleich nochmal irgendwie... Die schießt ja sowieso gleich nochmal nach rechts. Aber achtet da mal drauf, da kann ich nochmal zu... Deutsche schießen nach rechts. Deutsche spielt nach rechts. Genau, richtig. Von links nach rechts. Soll ich hier wieder den Henkel rausholen? Nee, lass mal, hat man heute ja schon. Ich meine. Also die Rede ist noch länger, ne? Da geht noch einiges. Ich meine, es braucht ja jeder sein Van der Velde, ne? Ist eigentlich in der aktuellen Ausgabe auch wieder der Van der Velde Nee, den hat Holgi, glaube ich, nicht gefunden. Meppen, ne? Ja, wir sehen das Tor und da genau. Meppen. Ja, also in Meppen habe ich schon mal gewohnt und da ist wirklich derjenige, dem dieses Plakat gehört, der fährt zu jedem Deutschlandspiel, egal wo die spielen, aber auch wirklich jedes. Und damit ist der quasi... Super nach Nürnberg. Richtig. Ja, aber ernsthaft, der gibt da wirklich sein gesamtes Geld für aus, was er im Monat verdient. Und egal, ob das in Amerika ist oder nach China, Timbuktu, scheißegal. Kasachstan. Richtig. Aber der Hauptsache, er kann dieses scheiß Plakat irgendwo hinhängen. Ja, was hat er davon? Was halt Post? Der ist, ich meine sogar, dass der mal vom ZDF oder von der ARD interviewt wurde. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welcher von beiden das war. Niveau Fernsehen. Richtig. Ja, wenn's Meppen ist, wird's wahrscheinlich dann eher ZDF gewesen sein, ne? Wieso? Wo ist jetzt für Meppen der Unterschied zwischen ZDF und ARD? Ja, Mainz halt, ne? Also. Zweites deutsches Fernsehen, da geht's um die nicht so wichtigen. Du weißt aber schon, wo Meppen liegt, oder? Jetzt auf Anhieb. In Deutschland! In Westdeutschland! So, Moment, also, okay, jetzt spielen wir mal Erdkunde-Bingo. Also El Spoto ist am nächsten dran bis jetzt. So. Am Rhein! Naja, wir entfernen uns wieder. Nein, das interessiert mich nicht. Meppen hat doch ein SV, oder? SV Meppen sagt mir was. Ja, richtig. 14 Jahre lang ununterbrochen zweite Bundesliga. Moment. Die haben sogar das geschafft. Kennt ihr Toni Schumacher von Köln? Wen? Mhm. Das war doch der mit dem Ferrari, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, welchen Ferrari. Nein, der nicht. Toni Schumacher. Toni war Torwart. Genau, richtig. Und der hat mal zu seinen Spielern gesagt... Übrigens spielen die Kasachen jetzt gerade in die falsche Richtung. Die spielen jetzt in dieselbe Richtung wie Deutschland. Und der hat mal zu seinen Spielern von Köln gesagt, entweder spielt ihr vernünftig oder ihr spielt nächstes Jahr wieder in Meppen. Und das zog wirklich als Drohung und die haben sich angestrengt. Das heißt, der hat absolut nicht gerne in Meppen gespielt. Als das dann bekannt war, ist hier eine Spedition hingegangen, hat sich einen komplett neuen Aufflieger mit Sattel, also einen komplett neuen Sattelzug gekauft, eine riesen Plane drucken lassen. Irgendwie sowas wie herzlich willkommen, Herr Schumacher, alle liebe Grüße aus Meppen oder so. Und dann sind die hingegangen und haben diesen Sattelzug vor seine Haustür hingestellt und 4 Wochen lang stehen lassen. Schöne Betrollung auf jeden Fall. Ja, und der Name ist Stepanovic, sagt er euch was? Trainer von Frankfurt? Aus irgendwelchen Medien, die ich eigentlich nicht hören will. Auf jeden Fall... hatte Meppen mal im DFB-Pokal gegen Frankfurt spielen müssen. Frankfurt zu dem Zeitpunkt erste Bundesliga. Und da hieß es dann von dem Stepanovic vorher, ja, also wo liegt Meppen und die machen wir platt und gar keine Chance. Meppen gewinnt dieses Spiel 6-1. Und dann alles böse. Da hat sich die Bild-Zeitung sogar dazu hinreißen lassen, eine Deutschlandkarte abzudrucken mit einem Pfeil auf Meppen und dann die Überschrift Herr Stepanovic, hier liegt Meppen. Wobei Tor. Die ja eigentlich schon fast Tor. 4-1, ne? Jawohl. Ja, das wird jetzt echt knapp für Kasachstan. Richtig. Also das, also. Nee, also. Liegt Meppen zufällig im Landkreis Emsland? Richtig, ja. Da hat jemand gegoogelt. Man hört auch das Tastaturklackern. Ja. Aber die sind schon fast aber nicht ich. Also von daher, die zählen eigentlich nicht. Das merkt man schon bei Liegt das zufällig, richtige Antwort sagen. Ja, das macht der Elu immer so, das macht er immer im Spielecast. Gar nicht. Der Espoto. Ich wollte gerade sagen. Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Nein, also im Spielecast schummel ich nicht. Ah ja. Nee, aber wie gesagt, mit dem S4Mappen, da gab's so viele schöne Sachen. So Reus ist raus. Und irgendjemand anderes drin. Marcel Janssen. Nee, aber wie Marcel gesagt, mit 2L. Müsste der nicht Batterien herstellen? Der Duramatze. Läuft und läuft und läuft. Nee, der Fall läuft. Ja, das verwechselt sich jetzt mit Auto. Aber ich meine, rote Haare hat er ja auch irgendwie, ne? Also, es kommt schon hin. Ja, aber. Wie lange ist die Nachspielzeit? Keine Ahnung. Das sind 24 Sekunden. Genau, 26. 30. Jetzt 30. Naja, aber so viel zu dem Thema Fußball und Mappen und ja. Hat mein Leben verändert, die Geschichte. Ne? Mhm, total. Ja, oder Mappen hat sogar das höchste oder das Ergebnis mit den meisten Toren im gesamten bezahlten deutschen Fußball mal geschossen oder gespielt. In Kaiserslautern hat Kaiserslautern 7-6 gewonnen, während einer normalen Zweitligapartie. Und es gab bis jetzt kein Spiel, was mehr als 13 Tore hatte. Hast du ja irgendwie so eine Seite mit irgendwelchen Fußballtrivia offen, oder? Nein, habe ich nicht. Das schon mal so geglänzt. Er hat doch da gewohnt. Richtig. Und ich bin mehr oder weniger Stammgast da im Stadion gewesen. Mhm. Mhm. Wie heißt das? Emsland-Stadion hieß es vorher und jetzt ist es die MAP-Arena. MAP-Arena, das ist natürlich auch... Die müssen bekifft gewesen sein damals, als sie sich den Namen ausgedacht haben. Hey, wie nennen wir das? MAP. Richtig. MAP. Genau. MAP. Herzlich willkommen auf MAP. Gut. Wir machen jetzt hier so eine neue Podcaster-Plattform auf. Nennen sie MAP. Ja, richtig, genau. Ach ja. So, ach, Schluss. Aus ist vorbei. Yay. Aber es war knapp, ne? Hm? Aber ja, bis zum Ende. Aber Deutschland hat ja wirklich diesen 4-Tore-Nimbus verloren, dass man mit 4 Toren Unterschied oder führen kann und dann auch noch unentschieden spielt. Also das gegen Schweden, also der Punkt ist dann überwunden. Mhm. Eine Serie ist auf jeden Fall gerissen. Hat sich das jetzt eigentlich wirklich jemand bis zum Ende angehört? Was angehört? Das, was wir hier von uns gesehen haben. Ja, also ich leider. Bist du noch im Stream 424? Achso, nee. Ich hab euch trotzdem ja, gehört. Dann hat sich das jemand Unbeteiligtes. Okay. Ich kann mir schon denken, wer es war. Hallo Unbeteiligter. Hallo oder Unbeteiligte. Hallo Hörer. Richtig, genau. Hallo Bekloppte. Oder na, eigentlich HörerInnen. Genau. Ja, genau. Ja, also ich meine, das muss man ja dann, wenn schon, um dich gendern, ne? Ja, wenn dann richtig. Hörer-Eichhörnchen. Stimmt, da war ja noch was. Genau. Nee, nur Höreichhörnchen. Hörnchen. Ja, stimmt, das ist ja höherer Eichhörnchen, ist ja dann schon wieder. Genau, und aus höherer Eichhörnchen Hörnchen. Hörnchen, ja. Schön, glaub, Hörnchen. Das Spiel ist aus, ich glaube, wir machen das Team schon mal dicht und machen. Oh mein Gott, das Maskottchen. Ist doch Show. Mhm. Also zeigt jetzt mal jeder noch seinen Hintern und dann. Ja, ich bin sowieso in 2-3 Minuten raus, weil ich dann auch noch irgendwie ein bisschen Schlaf nachholen muss. Ja, ich meine, die Nationalmannschaft sich selbst beweihräuchern, wie sie gegen die Fußballnation Kasachstan gewonnen haben. Ja, ist, wie ich sage, der Angstgegner, ne? Ja, ja. Und nochmal mit ein bisschen Fußballwissen zu glänzen, zum Abschluss von der Seite. Fußballwissen über Mappen gilt nicht. Das meine ich auch nicht, du doof. Wisst ihr... Also was mich ja jetzt gerade noch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, noch interessiert, wie viel Saarland ist jetzt eigentlich Kasachstan? Ich fahre einfach in Wolfram Alpha ein. Saarland durch Kasachstan, oder wie rechnen? Kümmert euch nicht um mich, ich verrecke gerade. Ja, ja. Verdammt, ich kann dich nicht muten, oder? Kann ich dich muten? Ja, ich habe hier die Aufnahme am Laufen. Ist ja egal. Habt ihr das gerade gesehen, wie die sich bei ihren Fans bedankt haben? Indem sie da den Banner durchs Gegend geschleppt haben. Währenddessen unterhalten und die Fanmeile gar nicht angeguckt oder gewunken oder so. Nee, ich bin einfach vorbeigelaufen. Ja. Die haben uns auf der Karte dabei. Yay. So, aber wie gesagt, um dem Bildungsauftrag dieser ganzen Geschichte nochmal gerecht zu werden. Den haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. 424, halt doch einfach mal die Klappe. Wer hat mich denn hier reingeholt? Ja, ich nicht. Überleg nochmal. Ich glaube, wir haben das auf Band. ihr habt das noch auf Band? Och, ja, ich hab hier so ein großes rauschendes Ding neben mir zu stehen. Das ist der Torschütze von Kasachstan spricht übrigens ein sehr sehr sauberes Deutsch, also wahrscheinlich besser. Wahrscheinlich der in Dortmund spielt oder so. Nee, dann würde er kein sauberes Deutsch sprechen. Was hüpft der denn da so durch die Gegend? Und das von einem Sachsen, ne? Freut sich. Ja, wie ein Teletubby auf Ecstasy. Dann lass ihn doch, er geht ja. Kasachstan ist übrigens 1060,68 Mal Saarland. Das ist so oft? Das glaube ich nicht. Universum-Man-Werbung. Geil ist auch, dass die ganze Werbung ist schwarz. Keine Farbe mehr. Nee, da hatten sie in Nürnberg kein Geld dafür. Nee, stimmt. Oder dein Fernseher. Ja, von denen sind ja auch schwarz. Oder der Fernseher ist kaputt. Nee, selbst das Telekom Magenta ist schwarz. Richtig. Was ja irgendwo passend ist. Wie ist das eigentlich? Hat sich die Telekom nicht diese Farbe mal schützen lassen rechtlich? Ja, das ist so. Okay. Das ist genauso wie mit Taxen in Deutschland. Irgendwie ein bisschen komisch finde, dass man sich eine Druckgrundfarbe im Prinzip schützen lassen kann. Das heißt also, irgendeiner dürfte jetzt nicht mit magentafarbenen Sachen. Heißt das, wir haben jetzt alle das Recht an Schwarz, Rot und Gold? Ja, das ist ja sowieso, weil es ein staatliches Symbol ist. Da haben wahrscheinlich die Belgier eventuell was dagegen. Das ist scheißegal, wenn wir zuerst Patent anmelden. Die haben ja Geld. Patente gelten nur landesweit. Okay. Ja, Moment, aber haben jetzt eigentlich die... Kamen die abschließende Fußballweisheit schon, dann würde ich den Stream mal stoppen oder soll ich noch weiterlaufen lassen? Wir haben hier gerade jemanden verloren. Warte mal. Da kommt er wieder. Entschuldigung. Ja, du bist geflogen, bist du. Ja, ich wollte eigentlich bloß das Skype-Fenster nach vorne holen und hab dummerweise auf diesen roten Hörer geklickt. Also pure Inkompetenz. Jo. Spotto wollte uns gerade kappen. Vom Livestream. Vorschlag. Ja, dann. Dass wir alle nochmal nett Tschüss sagen. Und tschüss. Tschüss, Hörnchen. Genau, tschüss, Hörnchen. Tschüss. Tschüss.